Tumulte im Magdeburger Abgeordnetenhaus. Reichsführer Höcker hat sich im Bunker unter dem Abgeordnetenhaus verschanzt. Kurz nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse war es zu Gewalttaten gekommen. Die Sozialisten haben Straßensperren errichtet. Wir berichten später weiter. Heiderabad. Guten Abend. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Affen mit Einstellung. Da habt ihr es. Aber was für eine Einstellung? Ideologischer Fahrstuhl nach oben. Selbstschuss. Ideologischer Weltraumfahrstuhl sozusagen. Genau. Truth is treason in the empire of lies. Da habt ihr es. Ja, also die der Vollständigkeit halber mal die Prognose aus Thüringen am Anfang. 29,5% Linkspartei, 24% AfD, 22,5% CDU, 8,5% SPD, Grüne 5,5%, FDP 5,0%, das wird noch ein bisschen wackelig vielleicht für die FDP. Mal sehen. Ist ja bisher nur die Prognose, schauen wir. Warten wir mal, wir werden euch mit Zahlen auf dem Laufenden halten. Also fast 30% Linke ist ja auch schon irgendwie ganz schön speziell, ne? Ja, das irgendwie 30 Jahre nach dem Mauerfall ist schon irgendwie ein bisschen Stockholm-Syndrom. Aber ihr schon so, jetzt muss es sinnen. Oh, alter Bug-Fan anwesend. Gut erkannt jedenfalls. War selber mal ein großer Bug-Fan, bevor die Scheiße wurden damals irgendwann. 90 oder so. Nicht lustig, warum das Tränenlach-Emoji sterben muss. Ja, und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, weil auch Rassisten es benutzen können. Okay. Das gilt zwar für jedes Emoji, aber der Verfasser hier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland findet das Tränenlach-Emoji besonders schlimm. Und man denkt über weite Strecken dieses Artikels, man hätte es mit Satire zu tun. Vielleicht denkt der Autor das auch. Ich bin nicht ganz sicher. Aber wenn man dann ans Ende des Artikels gerät, dann hat man hier Sachen, genau. Das Tränenlach-Emoji ist von einem Ausdruck der Freude zu einem Ausdruck der Überheblichkeit zu einem Ausdruck des Hasses geworden. Aus sehr laut Lachen wurde im Lauf der Jahre Auslachen. Das sieht man auch daran, dass inzwischen selbst Nazis den Smiley intensiv benutzen. Eine Spezies, die eigentlich nicht für ihren großartigen Humor bekannt ist. Der Tränenlach-Smiley hilft auch dem schlimmsten Rassisten, die eigentlich nicht vorhandene Witzigkeit auszudrücken und ein Gag-Feuerwerk auf Kosten anderer abzufeuern. Der Tränenlach-Smiley wird dabei in Facebook-Kommentarspalten zum Zeichen der Ausgrenzung, zum Zeichen der Erniedrigung, zur Verniedlichung ekelhaftester Beleidigungen. Warum ist das so? Vielleicht, weil das Emoji so unnatürlich und fratzig gestaltet ist, dass es eigentlich nur eins sein kann. Unmenschlich. Die Zeiten seines unbeschwerten Einsatzes sind jedenfalls lange vorbei. Das Tränenlach-Emoji ist kaputt und nervt. Begleiten wir es auf den Emoji-Friedhof. Okay. Dieser Herr Autor Matthias Schwarzer, der schreibt interessante Artikel wie Ausgebürlert, das Silvesterfeuerwerk gehört abgeschafft. DJV-Account twittert rechtspopulistische Thesen, Verband distanziert sich. Ja, da geht es wahrscheinlich wieder um, was hat das mit Brandenburg zu tun. Ja. Greta-Hass und Morddrohungen. Fridays for Hubraum ist offline. Ja, die ganz wichtigen Themen drauf, ne? Besser als Sex. Deutschlands erfolgreichster Sex-Podcast macht Schluss. Ja, wie Beate Use. Ja, aber ich finde es interessant, dass es in so Zeiten, wo es so viele drängende Fragen gibt, die eigentlich gelöst werden müssten, dass es Leute gibt, die darüber nachdenken, welche Smileys man abschaffen muss, damit die Welt besser wird. Ja, von denen gibt es ja auch schon Leute, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, berufsmäßig sogar, oder nicht? Also, so ein Konsortium, die das festlegen, oder nicht? Ja, das Unicorn. Da muss er sich an die mal wenden, glaube ich. Ja, genau. Von denen beschäftigen sich ja schon Leute mit. Genau. Das braucht ja nicht unbedingt machen. Wieder mit den Emotionen. Die Emotionen behindern uns nur. Ja, aber geil, heißt es nicht sonst, dass auf Gefühle Rücksicht genommen werden muss? Ja, aber überleg mal, Nazis haben vielleicht auch Gefühle. Die müssen auf den Friedhof der Menschlichkeit. Genau. Dann. Oh mein Gott. Mein Gott. Wollen wir sie dorthin begleiten? Friedhof der Gefühle. Oh mein Gott. Angry German Kid, wie ein Internetvideo das Leben eines Teenagers zerstörte. Ich will Unreal Tournament spielen. Das kennt ihr vielleicht noch, das Video. Schuld daran hat eine TV-Reportage. Ich, keine Ahnung, Alter. Schuld daran hat das Kind, das das aufgenommen hat und nicht drauf aufgepasst hat, dass das irgendwie... vergiss. Ist der nicht später Bodybuilder geworden? Dachte ich. Also... Dieser Artikel muss sterben. Was ist denn, Mario? Ich habe Angst. Das habe ich ja noch selber eingereicht. Das habe ich mich selber erschreckt. Hat die jede Woche Output neuerdings? Ja. Oh mein Gott. Also, das sage ich immer das Gleiche. Ich verrate ja nichts, nicht zu viel vorher. Ich bin Feministin, Antifaschistin, Grüne, Politikerin und Frau. Ich sage klar und deutlich meine Meinung. Läuft. Also es ist gut. So. Bisher war das Drehbuch ganz okay, die Darstellerin finde ich ein bisschen holzig. So. Was gehört nicht in diese Reihe? Es gibt viele, die stört das. Vor allem Männer, vor allem im Internet. Und so wie mir geht es unzähligen Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Homosexuelle, Menschen, die sich für unsere Demokratie und für Vielfalt einsetzen. Ist das nicht eher so, dass sie Hass irgendwas und Hetze stört? Im Netz? Ist das nicht eher so, dass sie irgendwas stört? Dass sie sich immer an ihr was stört? Mit irgendwelchen Männern und so? Ja. Ist doch egal, ob sie eine Frau ist oder nicht. Sie stört sich doch nur an bösen Sachen, Mammon. Ist kein Kavaliersdelikt und muss endlich aufhören. Deswegen haben wir als Grüne Landtagsfraktion ein Maßnahmenpaket gegen Hass im Netz erarbeitet. Damit machen wir deutlich, was hier und jetzt der Freistaat Bayern gegen Hass im Netz und für die Betroffenen tun kann. Wir möchten beispielsweise mehr Personal bei der Polizei und bei der Justiz. Ja, yes. Yay, grüner Polizeistaat. Genau. Ja klar, die Polizei ist ja auch grün gekleidet, ne? Dann passt das ja. Mehr beschäftigen mit unwichtigen Dingen, ja. Ja, aber auch ist das, was der Mammon sagt, ne, das hättest du aus dem Mund von der ersten Generation der Grünen oder der zweiten niemals gehört. Schon schwierig, ja. Nie. Joschka Fischer hätte gekotzt, so sehr der sich hinterher in untragbaren Neoliberalen verwandelt hat, aber zu der Zeit hätte er noch gekotzt in den 80ern, wenn da eine Ische mit sowas um die Ecke oder ein Typ mit sowas um die Ecke gekommen wäre. Spitze. Damit die Straftaten konsequent verfolgt und die Täter dingfest gemacht werden. Außerdem möchten wir eine virtuelle Polizeiwache, denn es muss genauso leicht sein, Hasskommentare anzeigen zu können, wie es für den Täter ist, sie auf dem Sofa sitzend in den Computer zu hacken. Darüber hinaus brauchen wir Schwerpunktstaatsanwaltschaften bei der Justiz. Vom Sofa aus Täter sein, das ist schon... The future is now. Without any movement. Ja genau, alles unter Strafe stellen. Alles verbieten. Demokratie, Bildung und Medienkompetenz. Das heißt auf Deutsch so viel wie Amadeo-Antonio-Stiftung, glaube ich. Ja. Und Beratungsstellen für die Betroffenen. Außerdem möchten wir in der Schule einen stärkeren Fokus auf Demokratiebildung und Medienkompetenz legen. Ich mache jetzt seit 10 Jahren Politik. Und die Beleidigungen, die Bedrohungen und der Hass ist nicht weniger geworden. Und die Medienkompetenz hat nicht zugenommen. Ich muss es irgendwie alleine aushalten. Und ich lösche das und ich drücke es weg. Und dann ist es schon irgendwie vorbei. Aber ich finde, es reicht jetzt. Moment, was hast du gerade gesagt? Du löschst es und dann ist es vorbei? Hast du das gerade wirklich gesagt? Weil das haben wir ja immer empfohlen, einfach nicht lesen oder löschen oder drüber lachen am besten. Zusammenschließen und wir sollten endlich konsequent und zielführend gegen Hass im Netz vorgehen. Denn am Ende zerstört es unsere Demokratie. Hatte sie denn da jetzt vernünftige Beispiele oder was? Richtige Bedrohungen? Oder war das auch wieder nur so ein Killefit? Oder war da so ein paar Sachen eingeblendet? Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich bin ehrlich, ich habe nur die erste Minute oder so gehört. Okay. Weil da war schon, also ich fand schon die Einleitung so gut. Okay. Hier möchte jemand seinen Zeigefinger in ihr kleines, warmes Arschtüt. Düt. Mir läuft schon der Schnodder aus dem Düt. Okay. Ja. Fick dich, sau doofes, weil du nichts weiter zu tun hast, arbeite was Ernsthaftes. Das ist natürlich schlimm. Das sind jetzt nicht die ganz bitteren. Was sei ich könnte mir die Kette schon gut auch an der Kasse vorstellen, im Rewe oder so, klar. Was seid ihr bloß für verpeilte Pelze? Wie kann man sein eigenes Land nur so verachten und andererseits das bla bla bla, kann ich nicht lesen, Schande über euch. Keine einzige Drohung dabei bisher. Grüne also Dreck, nicht wirklich etwas Relevantes strafmäßig so. Und Fotze auch noch falsch geschrieben. Wichserschlampe finde ich auch lustig. Becken der grünen Pest. Euch erledigen wir, okay? Hier war sowas wie eine Drohung. Das kann ich nicht lesen, das Große. Das ist zu matschig. Trullatruppe. Bitte nicht so gut. Ich meine, nett ist es ja natürlich nicht. Allerdings musst du dich, wenn du eine Medienpräsenz halt hast und auch gewählt wirst, ist du natürlich auch ein anderes Lager, was dich halt gar nicht abkann. Also normalerweise, desto mehr Aufmerksamkeit du von der Gesellschaft bekommst, desto mehr solche Botschaften bekommst du auch. Also war früher so, ist heute so. Heute kannst du einfach eine E-Mail absenden, aber wirklich neu ist das eigentlich halt auch nicht. Also, ja. Und zielführend gegen Hass im Netz vorgehen. Denn am Ende zerstört es unsere Demokratie, wenn wir diese gefährliche Entwicklung weiter zulassen. Mit unserem Maßnahmenpaket haben wir konkret aufgezeigt, was wir hier in Bayern verändern können. Was mich am meisten überzeugt, ist diese wunderbare Musik da dran. Das schreit so richtig schön nach, wir wollen hier nichts emotionalisieren, wir sind nur an einer faktenbasierten Debatte interessiert. Hast du dir irgendwelche Maßnahmen genannt, Schnöde? Ja, naja, doch. Aufstocken der Polizei und Aufblähen dieses Problems als einziges, was man irgendwie bekämpfen muss. So, und von den Beispielen, die wir eben hatten, da waren ja diverse Dinge dabei, die halt, ja, also, die bereichern jetzt vielleicht nicht gerade die Debatte, aber es sind halt wieder irgendwelche emotionalen Aussagen von irgendwelchen Leuten, wo mir mal einer erklären soll, wo da die Verhältnismäßigkeit ist, da dann rechtsmäßig irgendwie gegen vorzugehen, denen irgendwie Strafen aufzubrummen und so. Oder was man sich davon verspricht, sollen die dann ihre Meinung ändern und sich sagen, ach ja, dann sind die Grünen ja doch nicht so schlimm. Oder was? Also. Ja, und vor allem automatisiert oder so. Also ist auch eine Art des Umgangs, den man da mal anmahnen kann, ne? Wie, dass man da von Maschinen plötzlich irgendwie angeblich verurteilt wird oder so, ist ja auch ein Gespräch. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass Hassbotschaften, die an Politiker versendet werden, dass es eine Strategie ist von den russischen Trollfabriken, um unsere Demokratie auszuhöhlen, damit die Politiker nach stärkerer Polizeipräsenz fordern. Das ist immer noch meine Erklärung. Das hat komplett nichts mit unserem Land zu tun, sondern das ist nur Russland. Punkt. Und sie fällt drauf rein. Schön. Genau. Für unsere Demokratie, für unser Miteinander und gegen Hass und Hetze. Für den Russen toll. Ja. Sportstudio. Inside Porn's Scary Death Threat Epidemic. You're always looking over your shoulder. Scheinbar ist in der Pornoszene das auch so, dass die Frauen, die Damen, einen Haufen Todesdrohungen bekommen. Und hier wird halt eine vorgestellt. Also BBV Adult Star Sophia Rose opens up to Aurora show about the large volume of death threats she receives and how they only seem to be increasing as her popularity grows. Was ich auch jetzt irgendwie nicht verstehen kann. Also, aus welchen Gründen drohen die den Darstellerinnen mit dem Tod? Wird das klarer? Feministen oder so vielleicht? Ja, dann ist ja, also die Motivfrage ist ja hier schon, sind das irgendwie Konsumenten oder sind das Pornogegner oder sind das, das wäre ja schon wichtig. Also, sie sagt im Originalton, when people ask me in general, why do you think you get death threats? I say, because I'm confident and I'm fat and people feel entitled. Okay. Das hört sich jetzt aber schon so ein bisschen nach einem Sarkisian-Ding an. Ich meine, ich will hier nicht, will die Frau da nicht in Frage stellen. Aber da müsste ich den Artikel lesen. Das, aber halt, entitled ist schon so ein typischer Talking Point irgendwie. Mhm. Und wenn man entitled, ich weiß nicht, wie man entitled mit einer Morddrohung irgendwie so Incel-mäßig oder was, wenn ich sie nicht kriege, dann kriegt sie keine oder was. Ja, sie ist halt ein Plus-Size-Model. Also. Ja, aber selbst dann, ich meine, da kann man vielleicht erwarten, dass sie vielleicht fett geschämt wird oder irgendwas, aber was da dann Todesdrohung, ich verstehe es nicht. Das ist so, ey. Sin, Sex und Subversion. 1950s New York Outsiders in the Making of America's 21st Century Moral Order. Ich meine, in den USA ist ja relativ viel passiert. Du hattest in den USA auch Rassensegregation. Also da sind wir jetzt relativ froh, dass das vorbei ist. Allerdings wurde die moralische Landschaft seit den 69ern halt ziemlich umgekrempelt. Und das Buch geht im Detail darauf ein, wie und wer das geschafft hat, sozusagen den Diskurs zu öffnen und bestimmte Elemente, die vorher fringe waren, öffentlich zu machen. Also du hattest zum Beispiel auch den Hays Code in Hollywood, also dass du zum Beispiel Ehe nur positiv darstellen darfst und solche Geschichten. Und der wurde dann während den 50ern nach und nach halt abgeschwächt und 60ern dann langsam aufgelöst. Und in den USA gab es halt auch viel Decency versus Censorship. Also, und die einen meinten, das kann man nicht zeigen. Die anderen meinten, ja, das ist nicht anständig, dass man das zeigt. Und das Buch geht auch auf die Gentrifikation von Times Square ein. Also Times Square war mal in New York, also in der Stadt, eine Ecke, die halt ein bisschen verrucht war. Und das Buch tut es halt ganz gut aufrollen, wie verschiedene Elemente vom New Journalism und verschiedene Studien, die vorgelegt worden sind, auch von dem, oh Gott, wie heißt er nochmal, der berühmte Sexforscher, der die erste große Studie über Sex... Kinsey? Ja, genau, Kinsey. Und hier geht man halt drauf ein, auf zum Beispiel auch den Kinsey, auf Lobotomie, auf Eros and Civilization, also von der Frankfurter Schule an Büchlein und auf die verschiedenen Akteure, die sozusagen geholfen haben, New School of Social Research, die also den Diskurs so weit zu verschieben, dass einfach für jemanden, der jetzt vor 69 eben gelebt hat, das Land kaum wiedererkennt in den 80ern oder 90ern. Also. Und das Buch, das ist geschrieben aus der Sicht von jemandem, der alle Änderungen gut heißt. Ich meine, manche von denen heiße ich auch gut. Es ist nicht so, dass ich da komplett in die 50er zurück will. Aber bei manchen Sachen denke ich mir halt auch, ja Leute, so ein bisschen muss man dann schon die Kirche im Dorf lassen. Also, ja. Mal zwischendurch kurz die Hochrechnung, die erste liegt vor von der ARD, mehr oder weniger keine Veränderung, CDU 22,5, Linke 29,7, SPD 8,5, AfD 23,8, Grüne 5,4 und FDP 5,0. Also Das wird wahrscheinlich eine Allparteienregierung werden da drüben oder so. Alle gegen die AfD oder sowas. Im ZDF steht die FDP bei 5,4 immerhin schon. No. Das wäre ja zumindest dann schon mal etwas sicherer als nur 5,0. Ja. So, und das Buch, das stellt auch die drei verschiedenen Kulturkriege vor. Also Three Culture Wars in den 20er, 50ern und Roe vs. Wade. Also, ja, und was ist mit Gamergate? Sind wir der Fourth Culture War? Da hat der David Rosen uns leider nicht im Blick gehabt, aber ich werde ihm eine E-Mail schreiben und sagen. Ja, mach das mal. Ja. Genau, sind mindestens so wichtig wie Roe vs. Wade. Auf jeden Fall. Ja, bitte. Was die Kunstfreiheit ist ein hohes Gut und die will verteidigt werden, meine Herren. Ein bisschen mehr Pathos, bitte. Ja, sonst okay. Mit den Denkmälern. Ja, ja. Pathos macht hier die Frau Ehmke jetzt für uns. Worte, die vergiften. Ja, sie zitiert hier so einen gleich am Anfang, der irgendwie gemeint hat, es wäre wie Arsen, so ein schnell, langsam wirkendes Gift. So werden die Worte und genauso auch die Bezeichnung politische Korrektheit, die man quasi verabreicht und die dann kann man sich zurücklehnen, wie Frau Ehmke hier sagte, beziehungsweise die AfD kann sich zurücklehnen, während das Wort politische Korrektheit dann die ganze Gesellschaft kaputt macht. Weil politische Korrektheit bedeutet natürlich nur, dass man nett zueinander ist, und Anstand und so, genau. Und keine progressive Agenda innerhalb von einem Kulturkrieg, um das Overton-Window auf progressive Art und Weise zu verschieben. Also, nein. Ja, auf jeden Fall. Das Urteil, etwas oder jemand sei politisch korrekt, ist die Kurzformel, die signalisieren soll, mit den kritischen Einwänden einer anderen Person oder Position brauchte man sich nicht auseinanderzusetzen. Deren Zweifel, Hinweise, Gründe können missachtet werden, weil sie nun politisch korrekt seien. Politisch korrekt ist das Morsezeichen der Denkfaulen, mit dem sich reflexhaft alles abwerten lässt, was überzeugte, eingeübte Überzeugungen oder Habitus in Frage stellen könnte. Nein, die Projektion von die Projektion. Ja. Das Urteil, etwas oder jemand sei mit einem Gendersternchen, ist die rassistisch, ja. Sexistisch, ja. Homophob, Islamophob. Da gibt es so viele Punkte, die man da einsetzen könnte, dass ja. Dass jemand wie der Ehmke, die immerhin mit Preisen ausgezeichnete Schriftstellerin ist, dass der nicht auffällt, was sie hier macht, ist schon beschämend. Ja, ja, und vor allem politische Korrektheit ist genau das. Na, also ich meine, wir machen ja hier nicht umsonst jeden Sonntag um 18 Uhr 3 Stunden Programm, um uns mit diesem ganzen Kram auseinanderzusetzen. Wenn das stimmen würde, was die Frau hier sagt, dann würden wir ja einfach ja nur anfangen um 18 Uhr und sagen, ja, die Leute sind einfach alle politisch korrekt. Tschüss, bis nächste Woche. Also. Deren Zweifel, Hinweise, Gründe können missachtet werden, eben nicht. Ja. Wie der Chris sagt, wir setzen uns jeden Sonntag hier hin und gucken uns die Zweifel, Hinweise und Gründe an. Klar, wir lachen meistens darüber, weil wir halt anders zu diesen ganzen Punkten stehen, wir die nicht so im Zentrum sehen, wir die nicht so lebensbestimmend sehen, wie das manche Leute tun. Aber wir setzen uns damit auseinander. Wer sich nicht mit unserem Denken auseinandersetzt, sind die Leute, die uns rechtspopulistisch oder im schlimmsten Fall Nazi nennen. Ja, genau, weil es läuft nämlich genau umgekehrt. Und wir brauchen das auch nicht auf uns beziehen unbedingt, aber es ist das generelle Ding einfach. Diese politische Korrektheit ist ja gerade dieses One-Size-Fits-All-Ding, was ich da drüber stülpe und dann sage so, ja, das sind die weißen Männer und die sind halt privilegiert. Und deswegen sind die dann so oder so. Oder was wir letzte Woche hatten mit der komischen Critical Whiteness-Tante, mit ihrer White Fragility-Bullshit, ne, so nach dem Motto, ja, hier, die Leute verstehen es halt einfach nicht, weil die sind halt einfach kaputt, die haben halt einfach weiße Fragilität oder männliche Fragilität oder was weiß ich nicht, was für ein Schwachsinn, was den Leuten einfällt, um das von vornherein zu pathologisieren, was irgendwie die Leute für Ideen haben und so. Das ist dieses Ding und nicht umgekehrt das Reden darüber, dass es politisch korrekt ist, sondern die Anschuldigung der politischen Korrektheit ist nämlich gerade diese Voreingenommenheit und dieses Gruppendenken, was sie hier in den späteren, ich will jetzt nicht noch weiter reinlesen, aber es geht hier noch auch um Identitätspolitik oder hier, das kann ich nochmal kurz hier mit der Religionsfreiheit, das fand ich auch unmöglich. Diejenigen, die unter Religionsfreiheit nicht nur Respekt vor katholischer und protestantischer, sondern auch vor jüdischer und muslimischer Frömmigkeit verstehen. Ja, also das sind halt unterschiedliche Dinge, Frau Ehmke. Und dieses Ding mit der Religionsfreiheit, das habt ihr früher auf der Linken, da habt ihr das auch mal hinterfragt, nämlich weil ihr sonst immer bei eurer Herrschaftsform seid und so ein Zeug, aber jetzt ist plötzlich dieses ganze Religionszeug hat überhaupt nichts mehr mit Herrschaft zu tun. Ne? Das ist jetzt einfach nur noch eine Rassendimension, wo man irgendwie sagen kann, so ja, das ist hier die Religion von den braunen Leuten und deswegen ist die dann irgendwie gut und alles andere ist irgendwie hier Kolonialisierung und was weiß ich nicht, was für ein Blödsinn und so ein Zeug. Und dann müssen wir das jetzt alles gut finden, weil auch, da was? Der Kapitalismus nicht herrscht und lauter so ein Scheiß. Ne? Also, die Religionsfreiheit regelt auch in keiner Weise den Respekt vor irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Ja, leider in Deutschland ja schon. Aber also, eigentlich nicht. Also von der Idee her so sein, ist, ja. ist sie so, dass jeder halt seiner Religion nachgehen kann. Aber ich meine, wenn ich morgen eine Religion entwickle und mich damit auf die Straße setze, lachen mich die Leute auch aus. Also ja, das liegt aber daran, weil wir mir anders gehen als irgendwelchen anderen Leuten. Das liegt aber ja daran, weil wir uns in Deutschland ja tatsächlich anmaßen, irgendwie zu sagen, was eine vernünftige Religion ist und was eine bescheuerte Religion ist. Das tun wir ja tatsächlich. Also es ist eigentlich Humbug, aber wir machen das ja. Von daher, ja. Ich erinnere das auch so ein bisschen an diese Diskussion, die ich jetzt in den letzten Tagen hatte, bezüglich der Heute-Show und dieser Aussage, dass ja eben Meinungsfreiheit im Prinzip in Deutschland natürlich herrscht. Ja, ist ja richtig. Aber trotzdem eben viele Leute, die Aussage unterschreiben würden, dass sie nicht frei ihre Meinung äußern können. Und da habe ich irgendwie, ja, im Prinzip bleibt da hängen, dass man zwar seine Meinung äußern kann frei, der Staat sanktioniert das nicht, aber es ist ja trotzdem nicht unbedingt sanktionsfrei, wenn die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft ebenso reagieren, wie sie reagieren. Ne? Ja, das ist ja auch das Drängen auf politische Korrektheit. Und das wird dann halt mit einem Rahmen, sozusagen mit einem Framing eben durchgesetzt. Ne? Das würde ich noch so sagen. Deswegen, ja, der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und die Freiheit zur Bildung einer politischen Meinung ist halt der Punkt. Ne? Du kannst dir frei deine eigene politische Meinung bilden, aber was du öffentlich äußerst, das ist nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. In Deutschland. Ja, doch, im Prinzip ja schon, bis auf bestimmte Umstände, ne? Aber das Problem ist eben nicht die staatliche Grenze, sondern dass die Leute so durchdrehen halt. Ne? Wir haben da gleich jede Menge Zeug noch dazu. Die Diskussion war schön. Ja, das war wunderschön. Das passt nämlich genau wieder in dieses Bild von politischer Korrektheit und was das wirklich ist. Ne? Also hier hat sich die Frau Bassat, die ja auch fast jede Woche hier bei uns auftaucht, mal wieder mit ein paar guten Bemerkungen bemerkbar gemacht und diesmal hat sie sich angelegt mit Sibyl Schick. Oder immer noch, muss ich fast sagen, weil diese Diskussion jetzt über das neue Buch von der Sibyl Schick, die läuft ja schon jetzt seit ein paar Tagen, also letzte Woche ja quasi auch schon. Und das Buch, ich habe jetzt schon wieder, hat jemand von euch noch einen Titel parat? Das ist ja auch irgendwas mit Kartoffelkram irgendwie. Deutschland schaffe ich ab, genau. Ein Kartoffelgericht. Ja, genau. So war das genau. Und die Frau Wassert hat hier jedenfalls darauf hingewiesen, dass sie ja auch eine Masterarbeit geschrieben hat zum Thema, dass Intersektionalität in queeren Communities zu mehr Rassismus führt, was ich sehr interessant finde. Schönen Titel allerdings, ja. Und, würde ich auch gerne ein bisschen nachlesen oder ja, so. Ja, würde ich auch. Ich habe sie auch gefragt, ob man das irgendwo lesen kann. Ich habe aber keine Antwort bekommen. Muss man vielleicht mal googeln oder so. Aber auf jeden Fall alleine dafür von mir nochmal einen großen Applaus. Wie der Chat schon sagt, Judith Savage based. Ja, genau. Ja. Und Our Girl. Dass das auch die Note 1,1 bekommen hat, worauf sich hier auch bezogen wird. Auf jeden Fall haben sich dann hier die, wie heißt du nochmal? Hengame, genau. Er hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass sie quasi damit jetzt hausieren geht, dass sie studiert hat und das als klassistisch bezeichnet. Und was ich schon allein deswegen so unglaublich lustig finde, weil diese ganze Intersektionalitätsscheiße und dieses ganze Gedöns, das kommt ja alles aus den Universitäten. Und lebt nur an den Universitäten, weil was anderes als drüber reden kann man damit ja nicht, weil es hat ja keine Bewandtnis in der wirklichen Welt und es kann ja auch niemand irgendwie alles feststellen, die Gefühle von irgendwelchen Leuten. Man kann es nur die Fragen und es dann aufschreiben Aber ja, also es ist ja jetzt nicht Physik oder so, wo man irgendwas messen kann und dann das irgendwie nachweisen kann. Das ist halt nur Flüsterei in der Gesellschaft. Und das ist das Wissen um die neue Physik. Ja, wahrscheinlich. Und ja, deswegen, also gerade bei so einem Punkt, der halt überhaupt keine Bewandtnis in der Realität hat, dann zu sagen so, ja, und du kommst mir jetzt hier mit, du hast studiert oder was, selber nur Zeug nachplappern, was irgendwelche Uni-Heinis erfunden haben und dann anderen Leuten vorwerfen, dass sie da gegen das vorherrschende Narrativ mal akademische Arbeit geleistet haben, finde ich ganz und besonders. Warum brauchen wir eben die ganzen Unis irgendwie abwerten hier? Unis alle wirklich Abfall. Ja, wie es direkt weitergeht mit weder sie will noch ich können was dafür, dass du Scheiße laberst. das ist die Frau, die beim Bundespräsidenten eingeladen war vor einem Jahr oder so. Weil, die eine Taz-Kolumne schreibt. Ja, die Taz-Kolumne schreibt. Veröffentlicht. Ja, und die Siebel sagt, trotz 1,1 LOL, deutsche Unis sind wirklich Abfall. Was halt besonders lustig ist, wenn man weiß, dass sie noch letztens versucht hat, ihr Studium Crowd zu fanden. Also, ja. Hä? Warum in Deutschland wird ja doch alles hinten reingedrückt? Sie ist doch unterprivilegiert. Begreif's doch, Abel. Vielleicht wollte sie ja in Teheran studieren oder so. Ah, okay. Und Teheran, Intersektionalismus. Das ist alles kompliziert. Ja, die Frau Schick ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und die Jagobi Farah ja sowieso. Aber Chris, das ist von dir ein sehr guter Punkt, dass ja gerade die Intersektionalität, dass das ja an den Universitäten so weit verbreitet ist und die ja jetzt mehrere Jahrzehnte gebraucht haben, bis die Theorie auch nur annähernd irgendwo in der Zivilgesellschaft angekommen ist. Und da sozusagen der Judith einen Strick draus zu drehen, dass sie sagt, ja, ich habe dann für eine gute Note bekommen, ist halt auch low. Also einfach, ich, keine Ahnung, das ist einfach low. Also, ja, vor allen Dingen, ich muss sagen, mein Vertrauen in deutsche Universitäten ist gerade mal um einiges gestiegen, als ich das gehört habe. Also, ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand so eine Arbeit schreibt, kriegt, wird er erstmal so Uni gescheucht. Jo, vor allen Dingen dann auch in Berlin, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch in Berlin, ja. Ja, das kommt halt. Ich habe mal, als ich war ja mal so ein richtig radikal linker junger Mann und habe da mal eine Klassenarbeit darüber geschrieben, wie ich Aktionen der RAF nach Artikel 20 Absatz 4 rechtfertigen würde, wenn ich ein Rechtsanwalt wäre. Und ich habe immerhin nur 3 draufgekriegt. Also. Heide, Rambert. War das vor oder nach dem radikalen Erlass? Es war ja nur eine Klassenarbeit. Ich glaube, der Mann war jenseits des radikalen Erlasses. Ich glaube, bei uns musste man einen Lehrer gehen wegen so einer Benotung oder so. du kannst ja auch so ein Ding schreiben, ohne dass du. Also ich habe ja trotzdem, ich habe da schon für Twitter geübt. Wie schreibe ich was so, dass es doch zwar sagt, was ich will, aber dass es nicht auf dem Blatt Papier steht, dass man mir einen Strick draus drehen kann. Ja, die Siebel. Haben wir noch mehr aus der Reihe, oder? Nee, das war jetzt das Einzige, was ich davon hatte. Da waren noch ein paar schöne dabei, aber kann man ja auf Twitter leicht finden. Auch wenn man da nicht angemeldet ist, da gibt man halt die Judith ein und die Siebel und dann schaut man mal. Genau. Ja, die FDP hat letzte Woche mal das Thema Meinungsfreiheit für sich entdeckt. Lang genug hat es gedauert. Und zwar schreibt hier der Marco Buschmann, das ist der parlamentarische Geschäftsführer, nennt sich das, glaube ich, von der Bundestagsfraktion. Schreibt, langsam ist das Maß voll mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland, Ausführungszeichen, erste mehrere Kollegen meiner Fraktion, jetzt der unbescholtene TDM, weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Wer ist der Thomas de Maizière wahrscheinlich? Wer ist der nächste Demokrat? Jo, die FDP wird eine Aktuelle Stunde zum Schutz der Meinungsfreiheit in Deutschland beantragen und das ist dann auch geschehen. Aber ich wollte vorher nochmal hier die Frau Kota von der AfD sagt dann hier, ich bin auf ihrer Seite, Herr Buschmann. Allerdings wird so ein Klima der Einschüchterung in Deutschland gehegt und gepflegt. Solange die Blockaden die richtige Partei treffen, spenden die Altparteien Applaus, bla bla, trifft es die Selbstführung groß. Und dann sagt Herr Buschmann, nein, da haben Sie offenbar was missverstanden. Es geht hier nicht um richtige oder falsche Partei, sondern um die Meinungsfreiheit, die ihm gleichermaßen zusteht. Ja, naja, Herr Buschmann, also keine Ahnung. Also ich habe schon, mir ist es schon aufgefallen, dass jetzt, und das wurde auch in der Debatte, die ich jetzt hier heute nicht komplett vorstellen, spielen will, weil so interessant war es jetzt nicht, aber ich will schon noch mal ein bisschen zusammenfassen, was da so passiert ist. Also diese Debatte war jetzt halt schon letzte Woche. Und es wurde halt der FDP, die das ja anberaumt hatte, schon von vielen Seiten halt vorgeworfen, dass es sie jetzt das machen, weil das sie selbst betrifft. Und ja, da muss ich leider sagen, das ist mir leider auch aufgefallen. Also weil wir haben ja jetzt dieses Ding gut mit NetzDG und so, da wurde auch so ein bisschen darüber geredet, dass es ja vielleicht irgendwie was mit der Meinungsfreiheit machen könnte und so. Und da war man ja auch dagegen. Aber es war ja schon in der letzten Legislaturperiode und ja, jetzt will man es ja eigentlich auch weg haben, das NetzDG. Aber ansonsten war ja jetzt noch nichts groß mit Meinungsfreiheit, ja. wo ich meine, wir haben ja hier fast jede Woche ja irgendwelche Sachen, die. Sondern hier reaktiv sind sie jetzt nicht so. Auf jeden Fall nicht zeigen, dass es hier in Deutschland ein Klima gibt, was dazu zutragend ist, sondern es ist halt die pausenlose, und ich meine, allein in dieser Sendung ja jetzt schon mit dem Ding von der, wie heißt die Dame von den Grünen, die wir gerade hatten? Die blöde Schulze. Ja, genau. Von der Dame halt, es ist halt nur laufende Problematisierung von Aussagen jetzt. Ganz generell Aussagen kann man sich natürlich im Einzelfall darüber unterhalten, ob das jetzt wirklich Meinungsäußerungen sind oder was auch immer, aber ich fasse das jetzt mal so, dass man das halt pausenlos problematisiert, was den Leuten aus dem Mund gelaufen kommt. Und dass es halt keine gute Auswirkung haben kann einfach. Es ist einfach viel zu viel davon und pausenlos und ohne Ende. Und ja, also, und da jetzt erst, wenn man mal irgendwie einen Auftritt verwehrt bekommen hat an einer Universität, die gerade sowieso Probleme damit hat, deswegen dann mal auf die Idee kommt, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte oder so, finde ich halt auch ein bisschen zu wenig. Gerade von der liberalen Partei. Also, wenn man das da erst merkt, dass man da irgendwie vielleicht mal was machen müsste oder so. Und ja. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, die sitzen so ein bisschen wie soll man sagen, wie dieses Kanickel vor der Schlange oder wie das heißt, so ein bisschen so gelähmt aus Angst oder so, dass sie was falsch machen. Den Eindruck habe ich bei der FDP manchmal. Das kann auch gut sein, ja. Auf jeden Fall, Kubicki hat sogar dazu geredet, das macht er ja jetzt nicht mehr so viel, weil er ja auch hier Bundestagsvizepräsident ist und die Rede, die er gehalten hat, war auch vollkommen in Ordnung, also er hat jetzt nichts Falsches gesagt oder so, aber es lässt halt auch, also man könnte noch tausend Dinge halt anmerken dazu, die auch ein bisschen relevanter wären als das, was er halt gesagt hat. Und unser Freund Konstantin Kuhle hat auch noch gesprochen dazu. War auch nicht verkehrt, was er gesagt hat. Ach, aber ja. Heiderabad. Na, dass der Kuhle mal was nicht Verkehrtes sagt. Naja, gut, bei dem Thema, wenn du in der FDP bist, musst du ja zwischen bestimmten Leitplanken lang und da kann nicht so viel passieren, normalerweise. Sollte man denken, ja. Aber von so jemandem, der so progressiv ist, wie er cool ist, erwarte ich alles Mögliche. Also zu diesem ganzen Frauenthema und so hätte ich von diesen Leuten jetzt normalerweise als FDP auch andere Dinge erwartet. Aber ja, fangen wir nicht mit sachfremden Themen jetzt hier an, generell einfach. Ja, und von den anderen Parteien, also der Redner der AfD hat das Wort Kulturmarxismus benutzt in seinem Redebeitrag. Guter Mann. Ja, und von den Linken gab es ein großes, ja, aber Zensur ist doch nur, wenn es der Staat macht, bla bla. Und ja. Spitze. Das war halt diese Debatte, ja. Also kann so könnt ihr euch, heute schon, ne? Wenn er das schauen wollt, gibt es natürlich auch auf der Seite vom Bundestag, aber ich wollte das jetzt hier heute. Dafür war doch ein bisschen zu wenig Fleisch dran an dem ganzen Ding. Leider. Ich meine, es sind ja auch nicht die Gesetze der DDR gewesen, die die Leute daran gehindert haben, ihre Meinung zu sagen, sondern die Möglichkeit der ständigen und allgegenwärtigen Überwachung und dass dich jemand anzeigen könnte, wenn du deine Meinung sagst, ne? Ja, wir haben auch gleich noch was zu diesem Ding, von wegen, dass der Staat machen soll. Und dieses hier war ein Interview vom Herrn Lindner im Deutschlandfunk, und obwohl das eigentlich hier steht, was der wichtige Satz daraus war, wollte ich das trotzdem nochmal vorspielen, einfach von der, wie dieses Interview geführt wird, von den Fragen, von dem, das fand ich ziemlich bemerkenswert. Deutschlandfunk Interview. Zum Einstieg in unser Thema jetzt, da muss ich Ihnen ausnahmsweise mal mit einem Gesetzestext kommen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, sagt Artikel 5 des Grundgesetzes über die Meinungsfreiheit, also das Grundrecht, das das Bundesverfassungsgericht als Grundlage jeder Freiheit überhaupt bezeichnet hat und immer wieder hochgehalten. Wie frei kann man in Deutschland seine Meinung sagen? Die Diskussion darüber hat in den letzten Tagen wieder an Fahrt gewonnen. Die Fälle habe ich gerade schon zitiert, und schon seit langem mischt FDP-Chef Christian Lindner in dieser Debatte um Meinungsfreiheit mächtig mit. Anfang der Woche hat er sich öffentlich darüber beschwert, dass ein geplanter Auftritt an der Uni Hamburg nicht stattfinden konnte. Und unter anderem darüber können wir sprechen in den kommenden Minuten. Christian Lindner, der FDP-Chef, ist jetzt am Telefon. Freut mich. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau Schulz. Sie haben das ja scharf kritisiert, dass die Veranstaltung, zu der die liberale Hochschulgruppe Sie eingeladen hat, dass die nicht stattfinden konnte. Jetzt hat Wissenschaftssenatorin Fegebank geschrieben, Universitäten müssten nach ihrer Überzeugung neutral sein, dürften nicht die Bühne für Parteipolitik sein. Was ist daran falsch? Daran ist nichts falsch, wenn das eine allgemeingültige Regel wäre. Man kann das diskutieren, ob die verfasste Studierendenschaft mit ihrem allgemeinpolitischen Mandat nicht auch Mandatsträger einladen darf oder nicht. Aber ich würde akzeptieren, wenn es eine allgemeingültige Regel ist. Ich fände gut, wenn Hochschulen nicht steril sind, wenn dort angehende Akademikerinnen und Akademiker auch den politischen Diskurs führen. Das wäre kein Problem. Im Fall Hamburg aber sehe ich als problematisch an, dass Veranstaltungen mit Sarah Wagenknecht oder mit dem Juso-Chef Kevin Kühnert stattfinden, die ausweislich der Plakate keinen wissenschaftlichen Charakter haben, dass aber meine Diskussion auf Einladung der liberalen Hochschulgruppe untersagt wird. Und daran sehe ich eine Ungleichbehandlung. Offensichtlich haben manche dort Probleme mit Meinungen, die nicht links der Mitte sind. Ja, Herr Lindner, das ist Ihre Schlussfolgerung. Jetzt argumentiert die Hamburger Uni ja mit unterschiedlichen Formaten, aber inhaltlich stellen Sie den Zusammenhang auch her. Vor allem Ihre Schlussfolgerung. Nein, hier sind zwei Leute, die da gesprochen haben und einer, der da nicht gesprochen hat. Was ist denn die Schlussfolgerung der Redakteurin? Ja, anscheinend das Gegenteil. Also das ist ja schon richtig, dass es eine Schlussfolgerung ist. Aber das als Interviewende sozusagen ist auf jeden Fall sehr meinungsgefärbt. Ja. Sehr kritisch. Meinungsfreiheit. Wenn das so ein dringliches Herzensbedürfnis für Sie ist, mit der jungen Hochschulgruppe, mit der liberalen Hochschulgruppe da in Hamburg zu diskutieren, warum muss das dann an der Hamburger Uni stattfinden? Ich mache solche Veranstaltungen ja dutzendfach. In den letzten Jahren war ich ganz regelmäßig an Hochschulen. Man kann bei YouTube die Mitschnitte der Veranstaltungen mitunter sehen. Ich bemühe mich da übrigens um eine gewisse Objektivität und Mäßigung, denn ansonsten würde man im gemischten Publikum auch auf Empörung stoßen, wenn man dort plumpe Parteipolitik machen wollte. Aber ich will noch mal kurz zurück, weil Sie sagen, die Uni argumentiere mit unterschiedlichen Formaten. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer können auf Twitter, auf meinem Account, die Plakate sehen der Veranstaltung von Frau Wagenknecht und Herrn Kühnert. Und das sind mitnichten wissenschaftliche Veranstaltungen. Darauf redet sich die Hochschulleitung raus. Ich behaupte, dort wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Konkret werde ich in Hamburg eine Veranstaltung machen, jetzt außerhalb dann der Räume der Hochschule, Aber das kann nicht Sinn und Zweck sein. Hm, okay. Man muss diskutieren, dass hier unterschiedliche Maßstäbe angewandt worden sind. Also die Diskussion läuft ja jetzt. Wird die Hamburger Uni sicherlich auch noch Argumente liefern. Aber ich wollte jetzt noch mal genauer verstehen. Sie haben das ja, wie gesagt, zitiert als Fall, als Gefahr für die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja, so, ja. Obwohl Sie ja jederzeit die Möglichkeit haben, jetzt hier im Interview, direkt nachdem Sie von der Absage erfahren haben, haben Sie das Journalisten mitgeteilt. Sie haben es auf Social Media geteilt. Sie können jeden Tag viel ins Internet schreiben. Das ist eigentlich eine Frechheit, die hier macht. Die fremd dem gerade alles zurecht. Ja, Herzensangelegenheit, ich dachte, das ist auch so ein Ding. Völlig schamlos. Das ist, ja, aber das Training auch, dass sie gefragt hat, ja, warum muss es denn unbedingt an der Uni Hamburg sein? Können sie es nicht woanders machen? Ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Ich meine, überleg mal, du machst eine Veranstaltung, die wird hart gestört. Und dann ist das Gegenargument, ja, aber du hast einen Internetanschluss. Was willst du eigentlich? Das Interview hier beim Deutschlandfunk, ja, das konnte der sich ja auch nicht aussuchen. Ja, es ist ja nicht so, dass er anruft, hey, Deutschlandfunk, zack, mach mal ein Interview mit mir. Ja, so läuft es ja nicht, oder? Oder unterstellt ihr das hier gerade? Ja. Direkt nachdem Sie von der Absage erfahren haben, haben Sie das Journalisten mitgeteilt, Sie haben es auf Social Media geteilt, Sie können jeden Tag viel ins Internet schreiben. Inwiefern ist da jetzt Ihr Recht in Gefahr, sich in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, wie es ja in Artikel 5 heißt? Na, wir haben in Deutschland, wenn wir auch von meinem konkreten Fall etwas abstrahieren, wir haben in Deutschland natürlich das formal garantierte Recht der Meinungsfreiheit. Und das ist in Gefahr? Das formal garantierte Recht ist nicht in Gefahr. Die Frage ist, die praktische Nutzung dieses Rechts, wie steht es darum? Und schaut man in aktuelle Untersuchungen, etwa von Allensbach oder auch in die jüngste Shell-Jugendstudie, so sagen die Menschen in Deutschland mehrheitlich, dass sie das Gefühl haben, zu bestimmten Themen könne man seine Meinung nicht mehr frei äußern. Da kann es also nicht um das formale Recht gehen, das ist im Grundgesetz garantiert. Aber offensichtlich haben Menschen das Gefühl, wenn sie sich äußern in bestimmter Weise, gibt es eine Form von sozialer Sanktion, möglicherweise in Form eines Shitstorms. Im Fall von Herrn Lucke und Herrn de Maizière hat man gesehen, dort gab es sogar harten Protest. Dort sind Meinungen, die nicht als akzeptabel eingeschätzt worden sind, von den Gegnern niedergebrüllt worden. Das ist ja auch viel kritisiert worden. Ja, und anderes, man verliert auch einen Arbeitsplatz oder so. Möglicherweise verliert man einen Arbeitsplatz, Freunde oder so. So. Thun, Herr Lucke war inzwischen in einer Talkshow, Herr de Maizière hat im Bundestag offen gesprochen. Möchte ich nochmal genau. Das hat doch überhaupt nichts, ob die Typen danach irgendwo gesprochen haben, hat nichts mit dem Fall zu tun, wo ihnen jeweils eine johlende Menge die Möglichkeit, ihre Veranstaltung durchzuziehen, nicht gelassen hat. Echt eine komische Masche. Im Gegenteil. Es unterstreicht den Faktor doch. Sie sind nur eingeladen worden, weil aufgefallen ist, dass das daneben war. Sonst hätte diese Talkshow doch gar nicht stattgefunden zu diesem Thema. Also das nächste Ding hier ist, er tut ja auch die Shell-Jugendstudie zitieren. Also ihm wird jetzt vorgeworfen, Sie als Politiker, für Sie steht es doch mit den Rechten nicht so schlimm. Ja, aber in der Jugendstudie wurden nicht Politikerinnen und Politiker befragt oder Journalisten, sondern halt normale Menschen, die ein Problem darin sehen, ihre Meinung frei kundzutun. Ach komm, die Jugendlichen sind da dauernd in Talkshows. Ja, dauernd. Ja. Luisa Neubauer, 32 oder wie alt sie ist, die darf in Talkshows. Sie zitieren diese Allensbach-Studie und sagen, die Leute hätten gesagt, sie könnten ihre Meinung nicht frei sagen. Was die Leute gesagt haben, ungefähr die 60%, die jetzt immer zitiert werden, die sagen, man müsse sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Es gebe viele ungeschriebene Gesetze, was da jetzt akzeptabel ist. Was ist denn daran schlecht, wenn bei rassistischen Äußerungen, bei sexistischen Äußerungen, bei antisemitischen Äußerungen, wenn da die Sensibilität inzwischen höher ist? Frau Schulz, es ist ganz interessant, wie Sie es jetzt auffassen, weil Sie natürlich sofort den Diskursraum jetzt auch verengen und auf einen Punkt kommen. Selbstverständlich sind rassistische Äußerungen, sexistische Äußerungen nicht akzeptabel. Aber die Frage ist ja, ob möglicherweise eine kritische Position zum Thema der konkreten Migrationspolitik, ob man die sofort in einen Zusammenhang mit Rassismus stellen muss. Und ich erlebe beispielsweise, dass Menschen bei genau diesen Themen sich am liebsten gar nicht mehr öffentlich äußern wollen. Können Sie denn ein Beispiel haben, sofort in einen bestimmten Zusammenhang gerückt zu werden? Können Sie denn ein Beispiel nennen, wo es wirklich einem Akteur, einem Sprecher nicht möglich war, seine Meinung zu äußern? Denn man darf ja nicht verwechseln, zwei Sachverhalte, einmal jemand sagt was, erntet darauf Kritik oder jemand hat gar nicht erst die Möglichkeit, was zu sagen, weil er staatliche Repressionen fürchtet. Können Sie da einen Sachverhalt schildern, in dem jemand... Ja, es geht ja nicht um staatliche Repressionen, verdammte Axt, ey. Ja, es geht zum Beispiel Netzwerke ist auch staatliche Repression. Ja, gut, was das ist doch so. Chef der hessischen Filmförderung, der gehen musste, weil er mit Meuten oder wem gefrühstückt hat und derjenige darüber getwittert hat. Was ist mit diesen Leuten? Seht ihr die nicht? Wollt ihr die nicht sehen? Nee, wollen sie nicht. Und vor allen Dingen, nennen Sie mir mal ein Beispiel. Ich meine, also, da brauche ich gar nicht lange nachdenken. also da hätte der Lindner hätte antworten sollen, ja, nennen Sie mir mal ein Beispiel für Rassismus oder Antisemitismus, der passiert. Das wäre dasselbe Level. Also wisst ihr, was ich meine? Ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass wir noch einen Fall in der Sendung haben, wo es genau darum auch wieder geht. Ja, oder die ganzen Leute, die von sozialen Netzwerken verbannt worden sind. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das okay ist, in Weil oder irgendwie. Ja, aber du kannst doch dann trotzdem raus in den Wald gehen und da deine Meinung sagen, auch wenn du nicht auf Twitter bist. Außerdem hast du einen Internetanschluss. Das muss reichen. Ja, genau. Du kannst zwar nicht mehr twittern, aber du hast einen Internetanschluss, ja. Beim Deutschlandfunk-Kulturmarxismus-Komplex. Ja, stimmt schon, wenn man alleine daran denkt, was da von Twitter verschwunden ist, so mit der Zeit. Das ist schon, ja, das kann man gut anführen als Argument. Aber Kakao ist nur, wenn es der Staat macht, Mammon. Twitter ist ein eigenes Unternehmen, die können machen, was die wollen. Ja, ja. Genau. Freiheit. Ja, oder auch nicht, ne? Die Freundschaft. Die müssen nur unter Netz-DG-Regeln arbeiten. Ja. Ja, genau. So frei sind die. Mundtot ist. Das war ja nicht mein Punkt, sondern. So habe ich Sie verstanden. Nee, ich habe ja eben gesagt, vor ungefähr 2 Minuten, dass das formale Recht der Meinungsäußerung in Deutschland selbstverständlich nicht eingeschränkt ist, rein rechtlich, sondern dass es eher das Gefühl ist, es gibt eine soziale Sanktion, wenn man sich in bestimmter Hinsicht äußert. Und wenn 60% der Menschen sagen, man müsse sehr genau aufpassen, in der Shell-Jugendstudie wird bewusst auch das Thema Migration beispielsweise genannt, dann scheint das für die Menschen eine Alltagserfahrung zu sein. Man hat das Gefühl, man kann bestimmte Dinge nicht offen äußern. Und was ist die soziale Sanktion? Da weiß sie nichts von. Nein, die deutet da weiß sie nichts von. Schon gut, da weiß sie nichts von. Mehr habe ich nicht gesagt. Unglaublich, ey. Soziale Sanktion, wenn man sich in bestimmter Hinsicht äußert. Und wenn 60% der Menschen sagen, man müsse sehr genau aufpassen, in der Shell-Jugendstudie wird bewusst auch das Thema Migration beispielsweise genannt, dann scheint das für die Menschen eine Alltagserfahrung zu sein. Man hat das Gefühl, man kann bestimmte Dinge nicht offen äußern. Und was ist diese soziale Sanktion, von der Sie sprechen? Die deutete sich in Ihrer Frage eben an, wenn man sich sexistisch oder rassistisch äußert, was ist schlecht daran, Kritik zu bekommen? Da ist nichts an Kritik, aber... Da ist nichts an Kritik falsch, aber die Frage ist, ob nicht möglicherweise der Diskursraum in bestimmten Fragen eingeschränkt ist. Also ich will nicht von anderen sprechen, sondern dann von mir. Ich erlebe sehr oft in politischen Debatten, auch im Deutschen Bundestag, ich lasse mich davon nicht einschüchtern, meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht, dass man in einen bestimmten Zusammenhang gerückt wird. Ganz schnell heißt es dann vom politischen Mitbewerber, jetzt bezogen auf die FDP, dieses oder jenes, das sei ja eine AfD-Politik. Unser Spitzenkandidat in Thüringen, Herr Kemmerich, äußert sich in einer Fernsehdiskussion kritisch zur aktuellen Politik der Bundesregierung in Flüchtlingsfragen. Prompt wird seine Hauswand beschmiert und es heißt, er sei ein AfD-Sympathisant. Und also dieses Zurückziehen auf die Nazi-Thematik oder so, das ist auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass sie mit Argumenten am Ende sind für mich. Dass sie selber nicht mehr wissen, wie sie das argumentativ durchboxen oder ja überhaupt darlegen sollen, dass so viele Flüchtlinge gekommen sind und so weiter. Aber das ist auch eine derbe Beleidigung. Also jemanden in Deutschland als Nazi zu bezeichnen, finde ich, ist eine derbe Beleidigung, weil das führt zu einer erheblichen sozialen Ächtung. Also, ja, im politischen das Diskurs, das Problem wird immer weiter verschlimmert. Das ist richtig. Und jetzt macht vor allem den Diskurs zu für alles andere. Ne? Ja. Es geht also, ja plötzlich nur darum, ob der eine jetzt Nazi ist oder nicht und gar nicht mehr darum, ob jetzt irgendwie die Sozialsysteme das aushalten oder nicht mit den Flüchtlingen so zum Beispiel. Also irgendwie wird mir hier so sehr um den heißen Brei rumgeredet. Der Lindner muss doch einfach nur sagen, ja hier wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht und Themen, die eigentlich im Alltag normal vorkommen, werden direkt so aufgeladen. Und der sagt das nicht so. Der redet auch ziemlich um den heißen Brei rum. Schade. Aber gut, ich meine, mit der Interviewerin kann man auch auf keinen ordentlichen Konklusion kommen in diesem Interview. Ich denke mal, das ist im Lindner auch klar. Dafür ist er auch Profi genug. Die hat einen krassen Cassie Newman So You're Saying Vibe. Ja, oh Scheiß. Deutsche Cassie Newman, ja. Ja, was mir vor allen Dingen noch dazu einfällt, ist, ja, wo gibt's denn das? Wo ist denn das? Ist doch nur Rassismus so. Ey, Mädchen, heulende Emojis hier, lachheulende Emojis sind schon zu viel mittlerweile. Außerdem ein sehr gutes Beispiel hatten wir ja, und zwar den Herrn Lucke, der seine Vorlesung halten wollte. Ja. Das ist doch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, da habe ich aber Informationen, dass der danach noch später gesprochen hat, abends mit Freunden. Also der durfte seine Meinung noch sagen. Und ja, er hat einen Internetanschluss. Hast du recht. Nicht zugenähter Mund und er hat einen Internetanschluss zu Hause. Deswegen, also wenn du einen Internetanschluss hast, dann gilt das Argument nicht. Also. Vergleich mit der Meinungs- ist dieser Vergleich mit der AfD, ist der nicht mit der Meinungsfreiheit gedeckt? Natürlich können Sie sich ja auch im Diskurs, können Sie sich doch sofort wieder gegen wehren. Ja, Frau Schulze, wir schon, wir lassen uns ja nicht einschüchtern. Wir sind ja politische Auseinandersetzung gewohnt und ist auch legitim, wenn der politische Gegner einen hart angreift. Das ist ja nicht mein Problem. Mhm, wer lässt sich denn einschüchtern? Mein Problem. Offensichtlich 70% in Umfragen, die sagen, man könne in bestimmten Dingen nicht einfach so sprechen, sondern müssen sehr genau überlegen, ist ja auch verkappt, sehr genau überlegen bedeutet, man kann es nicht so sagen, wie man meint. Und ein Extrempunkt ist natürlich, wenn eine Hauswand beschmiert wird, da geht es nicht nur um Sachbeschädigung, ich glaube, das ist wirklich Demokratiebeschädigung. Aber mir geht es um, der Diskursraum ist eingeschränkt und um an den Ausgangspunkt des Gespräches zurückzukommen, ich lese sehr viel von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Journalisten, die berichten, was an Hochschulen passiert und wie an Hochschulen eben in besonderer Weise der Diskursraum eingeschränkt wird, weil sehr schnell, sehr oft damit argumentiert wird, eine bestimmte Äußerung, eine bestimmte Position sei beispielsweise sexistisch. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Wodurch wird der Diskursraum eingeschränkt? Durch Kritik, die ja, wie Sie mir gerade schon gesagt haben, auch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wo genau ist das Problem? Ich kann mich nur wiederholen. Das Problem, dass viele Leute... Ist mir der Hauswand? Ich meine, bis in die 2000er Jahre war das zwischen Antifas und Neonazis so, dass man sich abgesprochen hat, dass die Wohnung eigentlich unverletzlich ist und dass man eigentlich nicht jemanden zu Hause besucht. Und das ist erst in den 2000ern, ist dieser Konsens unter den extrem Radikalen aufgebrochen. Das heißt, selbst unter den krassesten Rändern, also unter Kommunisten und waschecht Neonazis, gab es den Konsens, dass man nicht zu jemand anderem nach Hause geht. Wo ich mir dann denke, läuft. Selbst dort war das mal Konsens, dort ist es aufgebrochen und jetzt ist es mittlerweile für normale Menschen auch aufgebrochen. Ja, das läuft. Ist halt so schwierig. Das versteht die nicht. Sehr schnell. Ja, und ich möchte hier nochmal sagen, die sozialen Sanktionen sind ja die eine Sache. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist halt der Extremfall von sozialen Sanktionen. Dass halt Privatleute sagen, ich gucke, wer das ist und gehe zu dem nach Hause. Aber es geht ja hier auch um staatliche Sanktionen. Ja, an Hochschulen, was geben die Professoren einem für Noten? Darf man an der Hochschule einen Vortrag halten oder nicht? Da sind ja auch staatliche Gelder mit im Spiel. Und wie es der Herr Lindner, wo er noch auf ein sachliches Interview gehofft hat, ja auch gesagt hat, andere Parteien haben da weniger Probleme mit wie andere Parteien. Und das ist ja eigentlich der Punkt. Die reinen sozialen Sanktionen, das, was du gerade gesagt hast, Abel, das ist unschön, aber das ist eine gesellschaftliche Sache. Aber was der Staat macht und was der Staat für Anreize setzt und was er sanktioniert, das ist was ganz anderes. Und da sehen wir ja nicht nur bei irgendwelchen Hochschulvorträgen, sondern auch bei Formulierungen auf Twitter oder anderen sozialen Medien, welche Äußerungen da als bedenklich eingestuft werden und welche nicht. Das hat eindeutig einen politischen Einschlag. Ich meine, das kann man nicht anders interpretieren, außer man macht die Augen zu. Aber er könnte jetzt an der Stelle auch zurückverweisen auf den Vorfall, weswegen er da ursprünglich im Interview steht, ne? Das ist doch eine soziale Sanktion sozusagen, wenn sie da niedergeschrien, niedergebuht werden und dass die Veranstaltung nicht stattfinden kann. Ja, aber ja. Trotzdem, das ist ja noch eine soziale Sache. Echt. Ich möchte nochmal unterscheiden, soziale Sachen, wie unschön die auch sind, und institutionelle, politische Sachen, die hoheitlichen Charakter haben. Ja, klar, muss man unterscheiden, ja. Wird, eine bestimmte Äußerung, eine bestimmte Position sei beispielsweise sexistisch. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Wodurch wird der Diskursraum eingeschränkt? Durch Kritik, die ja, wie Sie mir gerade schon gesagt haben, auch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wo genau ist das Problem? Ich kann mich nur wiederholen. Das Problem, das viele Leute empfinden, ausweislich der Umfragen ist, man äußert bestimmte Positionen und Meinungen und ist sofort konfrontiert mit harten Sanktionen, beispielsweise dadurch, dass man in einen Zusammenhang gerückt wird mit der AfD, mit Rassismus, mit Sexismus, um ihre beiden Worte aufzunehmen, obwohl es eigentlich eine Äußerung ist, von denen die Menschen sagen, das müsste noch in der legitimen Bandbreite geäußerter Meinungen sein. Ist jetzt natürlich immer noch sehr im Abstrakten, was Sie schildern. Wenn das jetzt in der öffentlichen Debatte immer quasi in einem Atemzug genannt wird, einmal diese Verwechslung. Ich sage, das Minimalste, was passieren kann, ist, dass ein Wähler sich abwendet und denkt so, oh, der wird ja von den Jugendlichen niedergemacht, das ist bestimmt ein Nazi, dann wähle ich den mal lieber nicht. So, das ist das Mindeste, was passieren kann. Ne? Aber ist ja für die Redakteurin, ja, es existiert sowas nicht. Kritik an einem Debattenbeitrag wird umgemünzt in eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. In ein, das darf man ja nicht sagen. Debattenbeitrag. Kritik an einem Debattenbeitrag ist das also, wenn man die Debatte da unterbindet oder was? In der Uni in Hamburg. Also. Ja, ich habe auf jeden Fall mal so ein konkretes Beispiel vorhanden. Konkretes Beispiel von mir selber sogar. Ganz FDP-typisch beziehe ich mich nur auf mich selbst. und zwar diese Anträge beim letzten Bundesparteitag von der FDP zum Feminismuskrempel, wo ja komplett Feminismus, ja, diese ganzen bescheuerten Sachen von den Frauenräten, von A bis Z bis Tamponsteuer, jeder Scheiß da irgendwie drin stand in diesem Antrag, da hätte ich ein Rederecht gehabt. Also ich hätte mich da hinstellen können und hätte den Leuten erzählen können, was ich hier quasi jeden Sonntag sage. Aber das habe ich nicht getan, weil ich natürlich keinen Bock habe, da irgendwie dann hinterher von so super tollen Leuten wie hier dem Deutschlandfunk oder so, die da ihre Kameras aufgestellt haben, dann zum Sexisten der FDP irgendwie erklärt zu werden oder irgend so ein Scheiß. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die so einen Spaß dran haben, den Leuten die Worte im Mund rumzudrehen immer. Ich finde das auch auffällig. Oder von der Heute-Show oder was weiß ich nicht, was von was für Idioten, die sich da irgendwie zu befähigt sehen dann. Und das ist mir einfach zu viel gewesen so. Deswegen habe ich da schon meine Klappe gehalten. Und der ganze Mist ist durchgekommen. Tja, Leute, da könnt ihr mal sehen, wenn wir wirklich auf Subscribers aus wären, dann würden wir so triggern. Ne? Aber nicht. Darum sagt allen Leuten, die sollen mal die Weltraumaffen gucken. Kleiner Werbeblock. Und weiter im Text. Yay! Ja, das, was in der Tat die AfD auch ganz stark macht, die spricht von einer Meinungsdiktatur zum Beispiel. Wenn die Meinungsfreiheit konsequent schlecht geredet wird, ist das nicht auch eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und könnte nicht auch das einer der Gründe sein, warum die Leute in Umfragen sagen, wir können uns nicht frei äußern? Und das, finde ich, ist das Allergeilste. Weil das ist ja genau das, was ich vorhin schon angemerkt habe. Das ist das, was ihr die ganze Zeit macht, dieses Problematisieren von der Meinungsfreiheit. Und das wirft ihr jetzt wieder der AfD vor, oder was? Weil die reden die Meinungsfreiheit nicht schlecht. Ihr redet die Meinungsfreiheit schlecht. Das könnte sein, aber das kann nicht dazu führen, dass man diese Probleme nicht diskutiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, alleine die Debatte darüber ist für viele schon ein wichtiges Signal, dass eine öffentliche Sensibilität dafür wächst. Ja, okay. Und die Bandbreite der Meinungen muss eben größer sein. Ja. Wenn ich Untersuchungen sehe, die Debatte führen wir jetzt ja auch. Frau Schulze, genau, ist ja auch richtig. Und sagen Sie uns ja gerne. Ich hätte sie gerne ja auch mit Frau Fegebank bei Ihnen geführt, müssen die Zuschauer und Zuhörerinnen ja auch wissen. Ursprünglich sollte es ein Streitgespräch mit Frau Fegebank geben. Die wollte sich dem nicht stellen. Na, deshalb die hat aus terminlichen jetzt, Gründen abgesagt. Deshalb sprechen wir nicht. Genau. Ja? Ja. So, wenn man beispielsweise terminliche Gedanken hat. Sie tritt nach, wo sie kann. Das ist wirklich erniedrigend. Da ja, die meint wahrscheinlich, das richtig stellen zu müssen. Das kommt mir die ganze Zeit so vor wie, ja, jetzt weise ich aber nochmal darauf hin, dass es ja eigentlich alles ganz anders ist. Ja, wo sind jetzt die Einschränkungen hier? Ja, aus terminlichen Gründen müssen wir leider absagen. Ey, das ist ein scheiß Telefoninterview. Das ist ein fucking Hitpiece. Du wirst doch wohl nochmal 5 Minuten irgendwie telefonieren können. Zumindest der Versuch, ne? Ich meine, ist ja auch ein bisschen durchsichtig, oder nicht? Finde ich jedenfalls. Ist nicht. Kann man sich gerne auf so eine Seite stellen, da so eine konstruierte Realität. Sagen, dass seriöse Medienwissenschaftler wie Matthias Kettlinger davon sprechen, dass die Bandbreite der in Leitartikeln geäußerten Auffassungen ebenfalls schmaler wird in den letzten Jahrzehnten, dann sind das so die Indizien, wo die Menschen das Gefühl haben, die Bandbreite dessen, was öffentlich geäußert wird, geht zurück. Hat nichts mit formalen Rechten zu tun, sondern mit dem öffentlichen Diskurs. Und was muss jetzt passieren? Naja, wir machen, glaube ich, gerade einen guten Anfang, indem wir ganz nüchtern und ohne Schärfe unterschiedliche Meinungen austauschen. Danke, nehme ich als Kompliment. Ja. Vielen Dank für dieses Interview an Christian Lindner, an den FDP-Chef, heute Morgen zur spannenden Diskussion zur Meinungsfreiheit in Deutschland. Danke sehr. Also was jetzt passieren müsste, wären radikale Libertäre, die Vorträge von Linken und SPD-Lern stören. Das wären dann, ganz normale Debattenbeiträge, bei dem sich die Narrativretterin genauso verhalten hätte. Ja, also auf jeden Fall, also total. Die stellen sich dann einfach hin und rufen die ganze Zeit Meinungsfreiheit, genau. Ja, dann, ja, aber Ebel, da gibt es leider ein Problem. Die haben was Besseres zu tun, die müssen arbeiten. Ja, das stimmt. Ja, genau. Wir müssen mal einen Fonds einrichten. Ja, aber ich möchte noch mal eine Sache sagen, weil das nicht noch mal vorgekommen ist. Ja, Meinungsfreiheit, Bundesverfassungsgericht. Ja, man muss sich seine Meinung frei bilden können. Und an sich ist das ja eigentlich der Knackpunkt hier. Die öffentlichen Veranstaltungen von anderen parteipolitischen Akteuren an der Universität, das sollten dann alle Parteien können, weil sich dann der Typ, der halt immer zur Uni geht und sich die Vorträge anhört, da frei seine Meinung bilden kann. Aber gut. Genau, das ist nämlich auch vielleicht ein bisschen zu hoch, ne? Das ist nämlich auch der Tenor von diesem hier. Also ich habe keine Ahnung, welche Qualifikation dieser Herr Hassion hier hat. Der ist mir bisher noch nicht begegnet. Aber also wenn ihr Quatsch schreibt, dann sagt's mir bitte. Aber der sagt hier auf jeden Fall, dass diese Sache mit dem Staat, dass das durchaus auch für Private halt eben gelten kann, weil die Abwägungssache, die dann halt eben ist, ist halt bei den ganzen Sachen, wo der Staat halt Einfluss drauf hat, also halt die ganzen Regelungen, die es dann halt gibt, Hausrecht, alle möglichen Sachen und halt eben auch das generelle Möglichkeit muss der Staat natürlich schon sicherstellen, dass die gegeben ist. Insofern, also hier bezieht sich es größtenteils auf die Luke-Geschichte und deswegen, wenn der Herr da halt da berufen ist, um da Vorträge zu halten an der Universität und der das nicht tun kann, dass das auf jeden Fall auch der Staat zu gewährleisten hat, dass er das weiterhin tun kann und dass man sich da nicht irgendwie drauf beziehen kann, so nach dem Motto, ja, das ist ja eine Universität und die Meinungsfreiheit der Leute, die da demonstrieren, sagt er hier halt eben auch, die ist natürlich auch zu schützen, aber natürlich nicht, wenn die sich da hinstellen und rumbrüllen und da irgendwas verhindern, sondern wenn die sich da hinstellen und ein Plakat transparent hochhalten oder so. Dann ist, ja, oder vor der Veranstaltung stehen oder so, aber nicht die Veranstaltung selber stören. Also du kannst ja ein Sit-in vorm Gebäude machen oder sowas. Also, und das Ding ist, also laut UN wird die Meinungsfreiheit auch gefährdet von Private Pressure Groups. Also diese Definition von, es ist nur Kakao, wenn es der Staat macht, ist eigentlich also nach UN-Menschenrechtserklärung hinfällig, weil die gehen auch von Private Pressure Groups aus. Hm. Also sowas wie der Hate Group. Ja, auch halbstaatlich ist noch mindestens oder sowas. Ne? Ja, und auch in Amerika, wo ja immer viel über diesen Krempel geredet wird, da gibt es halt auch diesen Präzedenzfall, wo quasi eine Firma eine Stadt gebaut hat um eine Produktionsstätte herum und da dann quasi auch verhindern wollte, dass jemand da gegen seine Entlassung oder sowas, glaube ich, irgendwie protestiert hat, dann auf dem öffentlichen Gelände, was quasi aber kein, also sozusagen dem Unternehmen gehört hat, aber halt eben eine Straße irgendwie war in dieser Stadt. Und da gab es damals ein Urteil davon, dass das durchaus so zu betrachten ist wie ein öffentlicher Raum und dass die Person absolut da ein geschütztes Recht drauf hat, da seine Meinung kundzutun. Und das ist auf jeden Fall auch einer von diesen Sachen, die in Zukunft sicherlich dann auch aufs Internet übertragen werden müssen bei diversen Dingen. Also wenn dann halt eben sowas wie Facebook und Twitter und so gebündelt halt Leute ausschließen und die dann halt da keinen Zugriff mehr drauf haben auf diesen Platz, der ja ein ziemlich großer Platz ist, dass man sich dann da nicht drauf berufen kann auf dieses Ding mit, ja, aber das ist doch alles ein Privatunternehmen. Ja, auf jeden Fall hat es sich sogar bis zu den Grünen durch verbreitet, das wollte ich ja auch mal zeigen. Hier geht's sehr Konstantin von Notz von den Grünen und der schreibt hier zu der Sache in Göttingen mit dem de Maizière: Toleranz ist nicht, wenn man es nur erträgt, wenn Leute das sagen, was man selbst findet, das ist schlicht Intoleranz, undemokratisch und nicht akzeptabel, Ausrufungszeichen. Ja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Grün machen das so oft, Stimmung gegen Meinungsfreiheit. Frankfurter Rundschau hat das aber trotzdem gut geschrieben hier. Ich glaube, der zweite Absatz ist am besten. Ja, ich fand die Überschrift schon wunderbar. Kritik an der Antifa ist nichts als populistische Hetze. Das ist nicht irgendwie eine Schülerzeitung oder so, sondern hier schreibt wirklich jemand, der sich für einen ernstzunehmenden Journalisten hält, in einem Blatt, das sich für eine ernstzunehmende Zeitung hält, einen Artikel mit dem Titel Kritik an Antifa ist nichts als populistische Hetze. Kritik ist Hetze. Wenn wir jetzt hier kürzen, Antifa gegen populistisch rauskürzen, haben wir Kritik ist nichts als Hetze. Ja, das ist auch wieder, um auf unser Dauerthema zurückzukommen, Gamergate. Also das ist im Prinzip die Überschrift, die auch über diesen ganzen Anti-Gamergate-Artikeln drüber stand quasi. Kritik ist nichts als Hetze. Ja. Ich meine, meine Straßenmiliz ist cool und Kritik daran sollte verboten sein. Ja, extra politische Straßenmilizen genau. Jetzt. Ja, genau. Leute, die Selbstjustiz betreiben, sind in Ordnung, wenn sie in meiner Sache Selbstjustiz betreiben. Genau. Es ist dreist eine Gefahr für die Demokratie, wie nun von rechten Kräften versucht wird, die antifaschistische Aktion als gewalttätig und rechtswidrig darzustellen. Also, es ist aber die gute Sonja Tomasa hat auch in ihrem Twitter-Profil Antifaschismus, Feminismus und Kekse, Redakteurin bei der FR. Kubicki und Altmaier verdrehen eine antifaschistische Protestaktion zu einem Rechtsbruch und bedienen so das Narrativ der bösen Linken. In den Augen dieser beiden Herren ist Linkssein eine Bedrohung, die man im Keim ersticken muss. Gut, daran sehe ich jetzt nichts Falsches. Ja, Moment mal, aber selbst wenn man dazu positiv steht, muss ich aber auch sagen, wie kann man als Lektor von einer Tageszeitung in Deutschland so eine Scheiße durchlassen. Also, ja. Kubicki und Altmaier greifen nach jedem Strohhalm, um Antifaschismus und linke Politik als Bedrohung für den Rechtsstaat zu verunglimpfen. Das sind doch die immer vor der Bedrohung aus der rechten Ecke waren, oder? Zur Not eben mit populistischen Mitteln. Wenn das ihr Verständnis von einem Rechtsstaat ist, sind sie eine Gefahr für die Demokratie. Altmaier und Kubicki, ihr könnt euch warm anziehen, die Sonja Tomasa, die besorgt euch. Beide Politiker verdrehen eine antifaschistische Aktion zu einem Rechtsbruch, jo. Aber die gute Frau hat auch Artikel wie Feminazi, die absurde Angst vor viel zu viel Rücksicht, Toleranz, Akzeptanz and Yes, Queen. Die Polizei sprach von etwa 100 Demonstranten vor Ort. Körperliche Auseinandersetzungen oder Verletzte habe es keine gegeben. Dennoch behauptete Johannes-Peter Herberhold, Geschäftsführer des Literaturherbst Göttingen, wir mussten uns der Gewalt beugen. Sonja, die antifaschistische Linke, für die ist das schon Gewalt, wenn ich sage, you're a liar und you suck. Und dann willst du bei sowas nicht von, ihr seid so lächerlich. Das ist, warum auch Extinction Rebellion ist ja auch gewaltlos, auch wenn sie die Leute irgendwie an der die Freiheit zur Lebensplanung irgendwie. Ach Gott, ihr seid alle so lächerliche Projektoren. Dass die Bundesregierung mit ihrer rechtsgerichteten neoliberalen Politik nicht weitermachen kann, ohne auf Protest zu stoßen. Rechts und neoliberal miteinander verwursteln. Das ist auch interessant. Wieso? Ja, weißt du Bescheid, ne? Wenn du sowas lesen willst, Frankfurter Rundschau, ne? Da kann man sich immer dann schön die Entschuldigung dann durchlesen oder die Erklärung. Erläuterung. Besser ist aber denen kein Geld geben und das Geld einem Obdachlosen geben. Ja, ja, wer das unbedingt möchte, kann das kaufen, aber ansonsten ist das nicht natürlich. Bodo kaufen, wie die heißen. Obdachlosenzeitung. Das Narrativ der bösen Linken. Als ob es keine bösen Linken gibt. Das ist nur ein Narrativ. Wo wir die ganze Zeit von den bösen Rechten reden, die sich überall verstecken, zum Beispiel im Gaming und so. Das ist überhaupt gar kein Narrativ, das ist einfach nur die Wahrheit. Ja. Ja, nur mal so als kleine Anmerkung. Ich nehme denen das übel, dass wir hier den Thomas de Maizière verteidigen müssen. Ja, das stimmt. Ja, warum? Ja, ist was drin. Der hat es an sich nicht verdient, aber trotzdem. Mich beunruhigt das. Ja. Außerdem, ich glaube, Thomas de Maizière war doch auch einer von den Leuten, die schon mal gegen Gaming geschossen haben. Ich glaube, das nicht sogar nach dem Breitscheidplatz oder irgendwie so? Nein, das war nach Ali Somboli. Ja, das ist genau der Punkt. Ja, es gibt Somboli, genug valide Kritikpunkte an dem, aber weswegen wird er kritisiert? Intersectional Theory. Ja, also so ein Bullshit. Ja, bei de Maizière haben sie aber auch gesagt, es ging um Waffenlieferungen oder so, die er genehmigt hätte. Naja, das kannst du auch jedem Politiker im Prinzip vorhalten, ne? Ja, und hier ist von Jürgen Trittin, der ja auch aus Göttingen stammt, also sein Wahlkreis ist da ja in Göttingen, der hat hier von Fridays for Future Göttingen so eine Stellungnahme verbreitet, warum sie angeblich mit der Blockadeaktion gegen die Maizière nichts zu tun hatten, obwohl da ja auch eine Fahne von denen dabei war. Und hatten damit nichts zu tun, aber was es auch gibt hier, Fridays for Future Göttingen, in letzter Zeit werden wir oft gefragt, warum wir Antifa-Fahnen auf unseren Demos haben und antifaschistische sowie andere linke Gruppen Redebeiträge halten dürfen. Wir wollten nur kurz begründen, warum das so ist und wieso wir das ausdrücklich gutheißen. Ja. Und aber ich zeige auf dem Bild zwei Deppen, die Chemikalien in die Luft sprühen. Hm. Ja, gute Idee. Fridays for Future. Dass man sich alles, was man sich allem anschließen muss, wenn man bei FFF mitmacht, ne? Feminismus und Antifa und was weiß ich nicht alles. Ich lese in der Fridays for Future Telegram-Gruppe manchmal mit. Und da ist es auch so, dass die sich zwar sehr bemühen, apolitisch, unpolitisch zu sein, das ist aber sozusagen der generelle Wind, der weht so ein bisschen so wie bei Attac. So, schon stramm links, aber. Mit Antifa weiß man manchmal nicht so ganz genau, wo man steht. Mit Extinction Rebellion findet man alles super gut, aber man will halt sozusagen nicht mit den negativen Aktionen von solchen Gruppen miteinander verknüpft werden. Also die bemühen sich da schon ein Stück weit zur Distanzierung in den Telegram-Gruppen, aber die Überlappung ist halt extrem. Das ist so ein bisschen so wie eine in Anführungszeichen politisch korrekte Front, die ja, FFF ist. Also. Die werden alle eintreten, diese Heinis, und den Laden sprengen. Ja. Das ist 1:1 Piratenpartei. Das wird da auch passieren. Passiert. Attac und hier Occupy und wie sie alle hießen. Ja. Also. Ich meine, in der Telegram-Gruppe, da gibt es zum Beispiel eine Audio-File, wo jemand meint, ja, also die ganzen neoliberalen Rechtsdullis, das kann ja gar nicht sein, wir müssen das Systemwandel und also, aber ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, also wer das jetzige System auch nur irgendwie gut heißt, das funktioniert ja gar nicht, da muss man sich mal bilden und bla bla bla und wo ich mir denke, alter Schwede, so nicht. Ja, wieso, Ewe? Ich meine, wir tragen noch alle Lumpen und ja, schlafen auf der Straße. Ja. Ja, und ich finde die Argumentation auch immer deswegen toll, weil, seltsamerweise die ganzen Regularien, die dann immer erlassen werden, immer nur den internationalen Großkonzernen irgendwie dienen und eine Markteintrittshürde für kleine neue Unternehmen sind. Seltsam. Ja, hier nochmal Herr Lindner. Dieses Mal geht es, also ist immer noch das gleiche Thema, aber dieses Mal geht es darum, was er so für Beschimpfungen abbekommen hat, nämlich von Linken, die direkt ihm da was reingedichtet haben in ein Statement. Und zwar ging es da um Zuwanderung und Einkommensungleichheit, dass sich die nämlich verändert hat durch Zuwanderung halt, weil es natürlich jede Menge Leute gibt, die als Flüchtlinge und so natürlich kein Rieseneinkommen jetzt haben, die dann aber damit reingezählt werden und wo man dann sagt, oh, die Schere geht weiter auseinander. Und das wurde dann so ausgelegt, also diese Kritik quasi an der Methodik zu sagen, so, es ist schlimmer geworden, wurde halt so ausgelegt, dass Christian Lindner sagt, Einwanderung in die Sozialsysteme, bla bla bla, AfD. Ja, aber selbst wenn du jetzt arbeitest, dann ist ja für die Leute, also wenn du jetzt 500.000 Niedriglohnmenschen mit dazu bekommst, dann wird es für alle anderen Niedriglohnmenschen schwerer, mehr Gehalt zu fordern, weil du halt mehr Wettbewerb für dieselbe Stelle hast. Also, ja, das ist auch richtig, aber darum ging es jetzt hier jetzt gerade nicht. Also es wäre gut, wenn Herr Lindner diese Einsicht hätte, weiß ich nicht, ob er die hat. Hier ging es jetzt einfach nur um die Statistik, die halt eben sagt, die Schere geht weiter auseinander, wo aber halt solche Leute reingezählt werden, wo es natürlich klar ist, dass die jetzt hier nicht im Geld schwimmen. Und ja, es wurde aber quasi ihm komplett unterstellt, er hätte irgendwas gesagt von wegen Einwanderung in die Sozialsysteme oder so, was er nicht gesagt hat. Und dann wurde natürlich daraufhin eingedroschen, ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Weil das darf man ja dann. Ist ja schließlich ein Unmensch. Ja, der hat was nicht gesagt, aber der Nazi-Detektor hat trotzdem gepiept, deswegen kann das so geschrieben werden. Der Lindner, der hat ja auch noch Vorgeschichte mit seinem Bäckerei-Kommentar. Also da muss man schon genau hingucken. Ja. Also, der hatte ja auch schon eine Vorgeschichte oder so. Hier sehen wir eine hübsche, nette Grafik. Illegale Hassinhalte, Löschquoten der Plattform. Binnen einer Woche, davon binnen 24 Stunden. Also das Türkisene ist binnen einer Woche und das Blaue ist davon binnen 24 Stunden und die schlechteste Quote hat Twitter. Wobei die Frage ist, ob vielleicht die Leute auf Twitter am ehesten sich korrekt ausdrücken und auf Facebook mehr gebildet. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir hier illegale Hassinhalte haben als 100% und die Löschquote der Unternehmen, zum Beispiel Twitter, löscht nur 45% aller illegalen Hassinhalte? Oder ist es eher so, dass wir hier eine Löschquote haben von denen, also dass hier das die 100% sind, die bei Twitter die 45% sozusagen, weil das alle illegalen Inhalte sind, die sie entdeckt haben? Das sagt mir die Grafik leider nicht. Ja, ich denke mal, das wird wieder so ein qualifizierte Löscher haben gefleckt, so und so viele Inhalte und so und so viele davon wurden gelöscht oder so. Ja, genau. Qualifizierte Löscher sind so wenig Richter oder Rechtsanwälte wie die Mitarbeiter von Twitter oder YouTube. Wo ist der Sinn dieser Sache? Flucht ins Privatrecht. Wir müssen das so machen wegen NetzDG. Ja, ja. Oh, radikalisiert mit Sascha Lobo, ich hab's mir angeguckt. Es war heftig. Du bist ein Held. Ich habe mich danach schmutzig gefühlt. Ja, hast geduscht die ganze Zeit. Ja, und ich saß dann weinend in der Dusche und hab Kekse gegessen. Also, es war sehr furchtbar. Ich hab dann nach 2 Minuten gemerkt, nee, das hältst du nicht aus. Ab bei Minute 9, Sekunde 13 erklärt mir der Herr Sascha Lobo, dass es den Dunning-Kruger-Effekt gibt. Das war sehr cool. Und Raik Anders kommt auch vor. Ahmed Mansur auch. Ahmed Mansur ist ein guter Mann. Der mit dem zusammenarbeitet, weiß ich nicht warum, aber dem Ahmed Mansur verzeihe ich das. Aber ja, Raik Anders, der hat sich auf YouTube die Verschwörungstheorie-Szene angeguckt. Und dann meinte er, ah ja, da, no, wieso? Und gleich die Creme de la Creme, der Verschwörungstheoretiker. Und ich bin ja ein Schlafschaf und Systemdiener und Systemit und bla bla bla. Und ich habe hier eine GoPro, damit werde ich aufgezeichnet, da können wir meine Reaktionen sehen. Und das Format ist unterirdisch. Also ich fand das so lustig, wie er am Anfang zu diesem Voice-Over dann da rumläuft in seinem coolen Anzug mit dem aufs FF getrimmten Irokesenschnitt, wie der coole Typ, der den Leuten jetzt mal das Internet erklärt. Er versucht es immer noch. Nach wie vielen Jahren macht er diese dumme Show schon jetzt? Mhm. Oh, lächerlich, ey. Also ich hatte stark das Gefühl, dass die Sendung konzipiert worden ist für 60 plus. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Also hallo, das, ZDF. Ja, weil, also die Einspieler und wie man es dann gezeigt hat, und hier war es eine betroffene Frau, da ging das Gerücht, die Verschwörungstheorie rum, dass eine Tafel nur noch an Flüchtlinge liefere und nicht mehr an Deutsche. Das war komplett erlogen. Und dann hatte ich einen Shitstorm und ich denke mir so, Hilfe. Das sind wesentliche. Und der Moritz Neumeier, den haben sie auch interviewt, der durfte Hasskommentare vorlesen. Weißt du, wo ich mir denke, assa, kleine Clique, ja, von Lobo, genau. Neumeier und Raik Anders. Wo gibt's das denn, die Leute, die irgendwie die Meinungsfreiheit schlecht reden? Wo gibt's das denn? Zeigen Sie mal, Herr Lindner, zeigen Sie mal. Ja. Und das Ding ist, was sie herausgearbeitet haben, ist, dass es für jede Verschwörungstheorie eine antisemitische Version gibt. Und dass alle Verschwörungstheorien führen dazu, dass man recht wird. Wusstet ihr, dass Andrea Dworkin Jüdin war? Wusste ich nicht, nee. Ich wüsste das auch nicht. Wusstest du, dass Harvey Weinstein Jude ist? Ja, hier, MeToo, ne, über die Männer, die machen uns fertig, also die Verschwörungstheorie. Da gibt es tatsächlich auch eine antisemitische Version von. Ja. Der Axel Stoll soll ja Jude gewesen sein. Daher wusste auch, der auch die ganzen Sachen. Über die Implosionstechnologie. Ja, Aldebaran ist ja praktisch ein jüdischer Planet. Ja, das sind alles nur Krypto-Posadien. Ich muss an der Stelle den Film Die Mondverschwörung empfehlen, für alle, die den noch nicht gesehen haben, wo die Frau Merkel auspendelt und dann sagt, ja, also entweder sie ist zu 80% mit Plutonium abgefüllt oder sie ist Jüdin. Ja, das ist eine der großen Szenen der Filmgeschichte. Und der Lobo, der war auch auf einer Demo von Impfgegnern und hat da Leute interviewt. Also. Low-hanging fruit. Ja, eben. Also das ist die Sendung, die sich selbst schreibt, ja. Also ich fand's spannend. Also ich. Ja, ich meine, das wird ja durchaus zu Recht auch irgendwelchen Crowders und so vorgeworfen, dass sie halt irgendwo hinrennen, wo irgendwelche Leute, die eine Ideologie haben, rumlaufen und die dann irgendwelchen Humbug erzählen. Aber das ist halt wortwörtlich auch das, was du machst, Sascha. Ja. Na, also, wenn du dich gut fühlst und das für eine gute Sache hältst und so, dann bist du unser Steven Crowder jetzt, nur in unlustig. Glückwunsch. Impfgegner-Demo oder wie wir sagen, Republika. Und er hatte auch noch eine Expertin, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Das war eine Psychologin, die für Fachinformationen eingespannt worden ist. Also die sozusagen wissenschaftlich fundiert sprechen soll. Er meinte dann, sie hieß Dr. Katharina Katzer, Cyberpsychologin. Und sie sollte dann für... Wir haben so schon mal gehabt, auch einen anderen beim WDR oder so, glaube ich. Die sollte dann Fachinformationen geben und dann framed er das in der Sendung so, das ist deine Meinung. Weißt, und dann deine Meinung, wo ich mir denke, okay, ist sie jetzt Wissenschaftlerin, kann sie mit Autorität sprechen oder ist aber es immer bitte, noch eine wer Meinung? Sich Cyberpsychologe nennt, ja. der ist nicht ernst zu nehmen, es tut mir leid. Das ist, glaube ich, eine Figur, die so nur fürs Fernsehen gemacht oder so. Und die Frau, was sie vorgeschlagen hat, ist, dass man überall im Internet einen roten Hilfepanik-Knopf braucht, um zu warnen, wenn Inhalte falsch sind. Also wenn da Verschwörungstheorien. Ja, genau. Oh, neues Tarek Tesfu-Video erst. Mal den Button klicken. Ja, den Kopf brauche ich dringend auch für diese ganzen Feminismusbeiträge darüber. Da gab es vor 2 Wochen auch so ein Ding, das wollte ich nicht reinnehmen, was mich schon so genervt hat. Die FAZ hat irgendwas behauptet, von wegen, die Frauen verdienen zu wenig, und haben da eine leere Geldbörse gezeigt. Und also eine wirklich leere. Also das war aber dann die vom Mann, das war die Pointe. Ja, das war schon angekommen. Und dann, ja, also tut mir leid, Leute. Die Leute mit der meisten Kaufkraft, was Frauen nun mal sind, das sind bei euch die mit der leeren Geldbörse, ja. Ihr spinnt doch. Also, das muss es den anderen erstmal schlecht gehen. Fälscher geht's überhaupt gar nicht. Also das ist Populismus, das ist Leute aufhetzen, das ist Verschwörungstheorie, das ist euer Scheiß. Aber darunter, als ich mich darüber beschwert habe, haben mir 1000 Leute erklärt, aber die Rentenlücke und lauter so ein Bullshit. Alles so ein Krempel, den die Leute auswendig gelernt haben. Von Medien und so. Also es ist Wahnsinn. Auf jeden Fall war da Lobo krass drauf. Also. Ja, muss ich mal gucken. Ja, hier, das Ganze ist ein bisschen, ernster zu nehmen oder so. Die Frau hier ist Professorin, ja, und steckt in dieser Datenethikkommission und hat daraus berichtet, wie sie damit umgehen wollen, beziehungsweise was sie eben machen können, was sie nicht machen können. Und bei denen geht es hauptsächlich um Algorithmen. Ja, und Algorithmen, da wisst ihr ja im Prinzip, was das Problem ist, ne? Die bösen Algorithmen verleiten angeblich immer die Menschen dazu, irgendwas anzuklicken, was sie nur auf böse Ideen oder schlechte Ideen kommen lässt oder so. Das kam bei Lobo auch vor. Okay. Auf jeden Fall arbeiten die da intensiv dran und machen wohl auch Gesetzesvorschläge, wenn es darum geht, diese Algorithmen teilweise oder ja ganz offen zu legen oder so. Sie wollen ja irgendwie teilweise wenigstens eine Offenlegung haben, meine ich. Ja, also es wird massiv dran gearbeitet, ne? Ja, aber ich meine, das kennen wir doch alles schon seit Jahren. Also ich erinnere nur an Ingrid Brodnik, Dunkelheit, unsere alte Freundin. Die hat das auch vor 2 Jahren oder so schon auf der Republika gesagt, dass man dringend die Algorithmen offenlegen müsste oder so ein Bullshit. Ja, es geht eben da nicht nur darum, dass die das sagen oder so, sondern die haben da irgendwie, ja, wie gesagt, eine Kommission. Immerhin soll sie wahrscheinlich Empfehlungen oder sowas geben, nehme ich mal zusammen. Das ist jetzt nicht eine Entscheidungsposition. Kurzes Intermezzo aus Thüringen. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat das Ergebnis kommentiert und sie hat gesagt, die AfD ist hier in Thüringen mit einem Faschisten angetreten, der das auch klar und deutlich in diesem Wahlkampf immer wieder benannt hat. Und dennoch hat die AfD in Thüringen dieses Wahlergebnis bekommen. Ja, ich hab auch noch ein Wahlergebnis. Und zwar aus Hannover. Da gab es heute eine Oberbürgermeisterwahl. Und in die Stichwahl, die in 2 Wochen stattfindet, also das ist wohlgemerkt in Hannover, wo seit dem Krieg immer nur die SPD regiert hat, das wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall sein, ist die Meldung. Weil in die Stichwahl treten jetzt ein der parteilose Kandidat von der CDU, und der Kandidat der Grünen. Ja, wohl klar. Und ich tippe auch ganz stark darauf, dass die Stichwahl von dem Kandidaten der Grünen gewonnen wird, weil ich gehe nicht davon aus, dass die Leute, die den SPD-Kandidaten gewählt haben, oder die Linke oder Piraten oder die Partei und was ja alles noch war, dass die alle jetzt den Parteilosen von der CDU wählen werden, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich denke mal eher, dass diese Klientel wahrscheinlich den Grünen-Kandidaten wählen wird. Aber das werden wir dann in 2 Wochen erfahren. Auf jeden Fall Hannover nicht mehr SPD regiert. Das hat es noch nicht gegeben. Heide Robin. Vielleicht geht dann endlich mal was vorwärts. Das war ein Witz. Ich lache ja schon. Die Computer Base, glaube ich, schreibt, dass die Ministerpräsidenten sich auf mehr Überwachung einigen wollen. Das hatten wir auch schon letzte Woche, glaube ich mal. Und es ging natürlich wegen Halle. Das heißt, sie wollen das Netz-DG auf Spiele ausweiten, vor allen Dingen. Ja, das wie das technisch laufen soll, keine Ahnung, aber ja. Das war auch das, was dieser Thomas Frischke... Ja, so das technisch laufen, so wie bei den anderen Dingern auch. Man stellt diesen Anspruch, dass sie jetzt da zu löschen haben, irgendwelche Berichtspflichten haben oder irgend so ein Kram. Und also ich hoffe da echt eigentlich darauf, dass sie dann sagen, wir machen einfach unseren ganzen Community-Kram in Deutschland dicht, fertig. So. Das wäre mir echt am liebsten. Das würde es auch vollbringen. Ja. Obwohl, dann, ich verstehe immer noch nicht. Das würde vielleicht endlich mal ein paar Leute wachrütteln, wenn von heute auf morgen der Chat auf Twitch nicht mehr geht. Ja, Stichwort wachrütteln. Ich will jetzt hier nicht wie der übelste Akzelerationist rüberkommen, aber vielleicht machen die ja mal was, was die Minecraft-Community triggert. Und dann gibt's, wenn die mal aufwacht, keine Ahnung. Aber sie haben vor allen Dingen damit Probleme, das haben sie einfach so geschrieben, anscheinend. Mit diesen Livestreams, mit Live-Übertragungen und so, das können sie sich nicht picken, ne? Offensichtlich. Ja. Ja, ich schon, es ist so eine Art Vorratsdatenspeicherung geben, die ausgeweitet werden soll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist das Ding. Das ist genau. Viel Spaß. Es ist genau wie mit dieser mit der 9 heißt 9-Sache da damals. Es wird wieder so getan, als hätte man jetzt irgendwie die neuen Ideen, obwohl es eigentlich genau die gleiche Scheiße ist, die man die ganze Zeit schon verworfen hat. Aber jetzt tut man es wieder auf den Tisch, weil die Zeit gekommen ist, so, weil man mal wieder die Issue irgendwie hat. Wo man das dann mit durchpeitschen kann und aber sonst sich immer darüber aufregen, dass die Leute A, einfache Antworten haben, B, Populismus betreiben, ne? Aber die ganze Zeit selber so einen Scheiß machen. Und wie darf ich mir eine Vorratsdatenspeicherung vorstellen? Geben wir dann Geld für riesige Serverparks aus, auf denen der Drachenlord gemirrored wird? Live ist dann eben mit 5 Minuten Verzug. Das ist dann live. Nee. Vorratsdatenspeicherung heißt das, dass du einfach alles erstmal abspeicherst für einen gewissen Zeitraum. Und wenn du dann hinterher irgendwie merkst, dass da und da vielleicht irgendwie was gewesen sein könnte oder so. Ist denn klar, was das für eine Infrastruktur brauchen würde? Dann gehst du bei und wertest es aus. Ja, wahrscheinlich ja, nicht. Was zeichnen die dann auf, dass jemand schreibt, I can go AFK if you want, weil der andere schreibt, I wish you had AIDS oder sowas. Wie es halt in Game-Chats auch hergeht. Aber das ist ja nun nicht, das ist ja auch alles nicht strafrechtlich relevant. Das ist bald alles schwer staatsgefährdend. Androhung. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Es gibt so viel Ingame-Schabernack, der geschrieben wird. Und dann wird das aufgezeichnet. Führt doch alles zu realer Gewalt, Ebel. Hast du es noch nicht verstanden? Wette mit dir, dass du einen Bruchteil des Geldes, was du dafür aufbringen würdest, dass das an anderer Stelle wesentlich mehr gebraucht werden würde. Einfach einen V-Mann in eine rechte Szene einschleusen oder sowas. Dem sein Gehalt zahlen, der wird mehr an Prävention liefern können, wie die Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja der Witz, die ist ja so gut wie nicht. Also die bringt ja nichts. Also die Aufklärungsrate durch Vorratsdatenspeicherung wird nur minimal im Tausendstel Promille-Bereich erhöht. Also es ist lächerlich. Nicht Tausendstel Promille, aber es war extrem niedrig. Also ja, aber das ist auch nur deswegen, weil es nicht genutzt wird für sehr viele Straftaten. Ja, potenziell würde da sehr viel Unfug und Schabernack mit angestellt werden können von staatlicher Seite. Aber irgendwelche geschlossenen Chaträume oder so, die kannst du doch in jeder Ecke finden, ey. Weiß nicht. Ne? So Privatchat oder so kannst du so, weiß ich nicht. Kannst du bei Twitch auch aufmachen, klar. Und auf anderen Plattformen auch. Weiß nicht. Das kann es doch nicht sein. Das ist doch im Prinzip wie das Messer zu verurteilen oder so. Ja, aber wenn du da eine Vollüberwachung machst, dann musst du die doch eigentlich auf alle Medien ausweiten auch. Also dann müsste auch Telefon voll überwacht werden. Ja, und das Messer wird ja auch schon geächtet. Also der Vergleich passt ja. Ja, das mit der Telefonvollüberwachung, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja, das ist ja auch was mit Inland zu tun und so, ne? Grundsätzliche Frage. Ich meine, dass diese Instrumente da sind und dass sie potenziell genutzt werden könnten, ist klar. Sie werden nur nicht effektiv genutzt und die Argumentation für sie ist angreifbar. Ja, stellen wir uns einfach nur vor, man schreibt mit irgendjemandem, okay, komm, wir gehen jetzt dahin und dann töten wir den und den und es geht halt um eine Mission in einem Online-Spiel. Ja, dass das nicht verwertbar ist, ohne Kontext, ist klar. Ja, also die Argumente dafür, die sind alle total angreifbar, aber ich möchte trotzdem nochmal betonen, die Infrastruktur dafür ist da. Sie wird nur noch nicht effektiv genutzt. Da können wir froh drüber sein. Ja, das wird auch noch kommen. Technokratie, mein alter Freund. Ich sehe eine Gegenreaktion kommen. Interview mit Douglas Murray zu seinem Buch The Madness of Crowds, Gender Identity and Morality, was ein sehr gutes Buch ist, aber um ehrlich zu sein, wenn ihr das, also wenn ihr uns hört, regelmäßig die Weltraumaffen, dann wird es in dem Buch wahrscheinlich 20, 30 Seiten geben von den über 300, die neu sind, und der Rest ist alles an Formulierungen, Artikeln, Ereignissen, Events, Ideen, alles schon mal bei uns verwurstet worden. Also wirklich komplett. Also ich habe selten ein Buch gelesen, was so nah an dem dran ist, was wir hier im Stream besprechen. Also was? Ja. Ist auf jeden Fall ein interessantes Interview. Also Douglas Murray ist ein guter Typ. Also The Strange Deaths of Europe, Migration, Identity and Islam fand ich nicht so gut, aber war auch keine schlechte Lektüre. Dazu habe ich ja gesagt, die eine Hälfte ist empfehlenswert, die andere Hälfte eher weniger. Das neue Buch habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich weiß halt auch nicht, wenn du es dir jetzt schon zu Gemüte geführt hast, dann bestätigst du wahrscheinlich meinen Vorurteil. Dann brauche ich es mir nicht mehr durchzulesen. Schön. Bisschen Zeit gespart. Hier haben wir Curtis Yavin, auch bekannt als Mensch's Moldbug, The Deep State versus The Deep Right. Der Curtis Yavin, der hat immer so ein bisschen eine, wie soll man sagen, antiliberale, anti-westliche Idee oder ultra-westliche, dass alles, was wir gerade haben, irgendwie Progressivismus ist, dass progressive Welt schon bei Liberalismus anfängt. Also nicht den Liberalismus, den die Leute zurzeit haben, also Democrats à la tralala, sondern dass der echte klassische Liberalismus auch schon eine progressive Sache war. Und da schießt er in meinen Augen ein bisschen übers Ziel hinaus, aber ich finde, der ist ganz wichtig, dass man den kennt. Also wenn man in der Politik-Bubble tiefer drin ist, ist er auf jeden Fall einer der Autoren, die man kennen muss, auch wenn sein Buch A Gentle Introduction to Unqualified Reservations ein obstruser, aber ganz interessanter Schmöker ist, wenn man den liest, ist halt in Blogformat geschrieben. Und hier tut er auch das Bronze Age Mindset, auch wieder ein obskures, merkwürdiges Buch vorstellen. Und ich fand den Artikel, den er hier geschrieben hat, da gibt es einen guten Satz. The artistic dominance is not a marketing metric. Power is not a function of book sales. Power is achieved when legacy elites fear the new revolutionary elites, are shamed and humbled by the sheer excellence of their work and fear to even speak their names. Dominance always markets itself. Und da meint er halt, dass man die Lügen vom aktuellen Regime halt mit Kunst aufarbeiten soll. Und da muss ich halt auch sagen, wenn ich Revolutionary Elite höre, dann cringe ich halt schon richtig hart, weil ich will keine Revolution. Revolution, nein, danke. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Artikel. Also das sollte man kennen. Aber der Curtis Yavin, der ist relativ einflussreich unter, ja, Strammrechten. Also, ja, aus den USA, nicht in Deutschland. Also in Deutschland wird er auch gelesen, aber eher weniger. Ja, da habt ihr's. Kennt ihr noch den Innuendo Studios? Der hat zu Gamergate-Zeiten auch eine Gamergate-Serie gemacht. Und der wird jetzt hier bei CT News interviewt. Das war doch der mit Angry Steve oder so, ne? Ja, genau. Ja. Und ich finde es irgendwie lustig, dass du Innuendo Studios jetzt 221.000 Abonnenten. Ich finde es irgendwie lustig, dass es ein Haufen von der in Anführungszeichen Skeptiker-Bubble, dass es ein Haufen Leute gibt, die weitaus mehr Abonnenten haben, die kaum interviewt werden. Und dass du irgendwie, wenn du progressiv daher schwätzen tust, dass du halt irgendwie random Interviews geben kannst. Und ich meine, klar, Alt-Right, niemand mag die Alt-Right, läuft. Und darüber dann sich das Maul zerreißen, das irgendwie wie in den Ozean zu pissen. Aber okay, läuft, macht es mal. Aber in dem Artikel wird halt auch schon wieder Alt-Right und Trump und Gamergate miteinander verbunden, wo ich mir halt auch denke, ja Leute, eure Meinungsmathematik grenzt an harte Paranoia, deswegen unterstellt ihr uns auch immer, dass wir Verschwörungstheoretiker sind. dass Gamergate eine Verschwörungstheorie ist, wo ich einfach nur Kopf schütteln kann. Also, ja. Aber wie gesagt, ist interessant, dass er auf jeden Fall kein Problem hat, in die Mainstream-News zu kommen, weil er halt, ja, progressive Talking Points raushaut. Also, ja. Wusst wie. Ah ja, da haben wir den Fall, den ich vorhin angekündigt habe. Hier haben wir einen mir bisher unbekannten Kabarettisten, aber ich schaue nur auch wirklich selten MDR. Uwe Steimler heißt der Mann. Und die Frage war ja, Herr Lindner, wo gibt es denn solche Angriffe auf die Meinungsfreiheit? Totaler Querkopf. Sorry. Totaler Querkopf, so sieht das schon aus. Ne? Also ganz schlimm. Wir haben hier also einen Artikel in der Tageszeitung aus Berlin, die sagt, in der Überschrift schon praktisch Kabarettist auf rechter Mission ist schon eine Einordnung, die ich schon böse finde. Und MDR drückt sich um Entscheidungen über Uwe Steimle. Ist so ein bisschen wie, warum habt ihr den noch nicht entlassen? Also schon irgendwie eine merkwürdige Art und Weise, finde ich, in eine Geschichte einzusteigen, aber gut. Aber also rechte Mission, also sorry, Volker Pispers und die Anstalt, der war doch auch da. Der war stramm links und auch schon ins Verschwörungstheoretische zum Teil. Also weiß ich nicht. Und ich mag Pispers, also auch wenn ich nicht immer mit ihm eine Meinung bin. Aber trotzdem, dann kann man, selbst wenn er jetzt rechts wäre, was ich nicht weiß, ob er das ist, könnte eine Demokratie auch aushalten. Aber ja. Also man könnte ja meinen, es wird auch nichts gegen diesen Mann getan, gegen diesen Steimle. Jetzt fängt der Artikel aber gleich damit an, dass der MDR schon gesagt hat, man sei dabei, sich im Bereich Kabarett und Satire inhaltlich neu aufzustellen, was so viel heißt wie, der wird eh demnächst gekickt, der Mann. Er hat zu seinen Straftaten gehören das Posieren mit einem Pullover mit der Aufschrift Kraft durch Freunde in Fraktur, nicht durch Freude, sondern durch Freunde. Wow. Das klingt für mich nach Storch Heiner oder so. Da haben sie sich auch drüber aufgeregt. Ja, natürlich. Im Mai porträtierte ihn der Sender in seiner Reihe Lebensläufe als Heimatforscher und Störenfried, als Mann, der zum kulturellen Inventar Mitteldeutschlands gehört und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt das ist nur ein Nazi. Möchte man, dass der geht, weil er auch mal was Schlechtes über Flüchtlinge gesagt hat. Oh mein Gott. Oh ja. Der Heimatforscher, das zeigt nicht nur seine Fanpage bei Facebook, hat seine eingeschworenen Sympathisanten. Trennt sich der MDR vom Satiriker, so wird er dem Argument Vorschub leisten, dass missliebige Mitarbeiter im Staatsfernsehen keine Chance haben. Oh, Staatsfernsehen hat er auch gesagt. Oh, ja. Wie kann er nur? Wie kann er nur? Der stört. Ein Träger des goldenen Aluhuts und ausgewiesener Verschwörungstheoretiker hat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schlichtweg nichts zu suchen. Ja, Herr Lindner, wo sind denn diese Versuche, Leute mundtot zu machen? Nennen Sie mir doch einen. Ja, ich wollte noch was zum Volker Pispers sagen. Hätte der nicht vorausschauend aufgehört, würden wir jetzt sein Bild besprechen, nicht den. Ja, der wusste schon, was er tut. Oh, definitiv. Glaube ich aber auch. Der hat sich überlegt, kann ich weiter die Wahrheit sagen oder lasse ich das lieber? Auf jeden Fall. Das ist nur meine kleine goldene Aluhut-Verschwörung. Nee. Ja, Stich hinter. es vergeht ja keine Woche. Ohne nach Halle, ohne Blödsinn. Aber alte Weltraumaffenzuschauer, also lang dabei gewesene Weltraumaffenzuschauer erkennen das schon gleich am Namen des Journalisten, was jetzt kommt. Gaming Archaeology, erinnert euch, der Mann, der in Spielen nach Spuren vergangener Kulturen gesucht hat. Dom Schott hat es wieder getan. Spieler, die sich als SS-Soldaten verkleiden und Mitspieler von Servern jagen, die eine andere virtuelle Hautfarbe haben. Spieler, die Reichsparteitagsreden schwingen und mit erhobenem Hitlergruß erhobenem Hitlergruß herumspazieren. Spieler, die andere belästigen und mit den Animationen ihrer Spielfigur eine Vergewaltigung andeuten. All das ist Realität auf den Servern der größten Online-Spiele da draußen. Nein, Dom. Der Dom hat ein Problem. Er kann zwischen Realität und virtuellem und Fantasien nicht unterscheiden. Das ist uns schon öfter aufgefallen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Archäologie, aber hier wieder. Das ist nicht Realität. Das ist virtuell, das ist vollkommen virtuell. Da reagieren sich Leute vielleicht auf eine Art und Weise ab, die dir nicht gefällt, aber es ist nicht die fucking Realität. Kostüme in Online-Spielen? Ja, im Endeffekt fordert der Dom, dass hier eine Antifa sich praktisch bildet. Es geschieht zwar bereits vereinzelt, doch es fehle ein gemeinsames Label, wie beispielsweise eine Gaming-Antifa. Den Möglichkeiten des Aktivismus seien dabei keine Grenzen gesetzt. Von banalen Spaßaktionen wie mit einem Antifa-Clan gezielt Headshots an Nazis im Battlefield zu verteilen oder es doch etwas ernsthafter anzugehen. Darf ich mal kurz unterbrechen, weil irgendwie rauscht das hier plötzlich ziemlich. Ja, höre ich auch. Bin ich das? Ich höre das nicht. Jetzt ist es weg. Ich war gemutet. Jetzt ist es weg. Da? Nee, ist weg. Verrückt. Ja. Und es gibt einen Clan, der heißt Antifa.gaming. Ausschlaggebend für die Gründung war ein Vorfall, der sich in einer Gewalttat gegen einen alternativen Jugendlichen äußerte. Platzwunden und ein eingeritztes Hakenkreuz in der Brust trug er davon, um nur wenige Details zu nennen. Da die meisten Mitglieder dieses Clans auch schon Bezug zu antifaschistischem Denken hatten, war man sich einig, was zu unternehmen zu müssen. Was auf der Straße Antifa-Gruppen sind, sollte online der Antifa-Clan sein. Tja, aber radikalisiert. Ist das für euch genauso irre, wie das für mich klingt, was da redet? Ja, oder glaub, die Leute da reden? Ja, ich glaube nicht, dass das viel Resonanz hervorruft. Das ist ein Fall für Sascha Lobo, würde ich sagen, ne? Für Radikalisierung im Online-Raum. Ja. Der kann das auch nochmal nach oben ziehen, dann wird das irgendwann Realität oder so. Gefügte Realität oder sowas. Das zumindest wünschen sich Marc und die vielen Spieler, die Gaming als gemeinsames, inklusives Hobby und nicht als anarchischen Wilden Westen verstehen, der ihre Besucher mit den Worten, wenn es dir nicht gefällt, dann geh einfach wieder, begrüßt. Denn das Wegschauen ist nicht die Lösung. Geh bitte wieder irgendwelche Dinosaurierknochen ausbuddeln, Dom. Das ist ja wirklich Hanebüchen, was du da schreibst. Eine Gaming-Antifa könnte der Ausweg sein. Irrsinn. Wie Rechtsextreme durch Frauenhass die Gamer-Community befeuern? Das ist der Standard aus Österreich, wie man schon merkt. Wo war das tolle... Ja, es gibt hier es gibt sogar einen Unterabsatz, der heißt Alles ist Gamergate. Und ich lese mal kurz ein bisschen was vor. Die Spurensuche zur Beantwortung dieser Frage führt ins Jahr 2014. Ein verärgerter Ex-Freund teilt eine Sammlung an privaten Chats, Bildern, Nachrichten zwischen sich und der Videospieldesignerin Zoe Quinn. Der Mann hält, so lässt es sich am ehesten beschreiben, eine digitale Wut-Tirade, die er mit zahlreichen Fotos, Screenshots und privaten Details, auch sexueller Natur, untermauert. Und sie geht viral. Auf Forenplattformen wie 4chan wird die Geschichte eifrig geteilt. Nutzer beginnen Quinn sexuellen Kontakt zu Journalisten für eine positive Berichterstattung zu unterstellen. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch Brianna Wu und ein massiver Mob und die feministischen Akteure und Anita Sarkeesian. Und Gamergates Relevanz für die Netzkultur wirkt bis heute nach. die New York Times argumentiert, alles ist Gamergate, denn ein Teil der Gaming-Szene ist von Frauenhass geprägt und wird damit empfänglich für rechtsextremistische Propaganda. So einfach ist das. Wenn man keine Frauen mag, ist man empfänglich für rechtsextremistische Propaganda. Das ist wie Minus und Plus, das zieht sich an. Ja, kann man dann auch sagen, die sind intersektional, also sind das Stalins Jünger? Geht sowas auch? Ist es dann ich auch? Ich denke nicht. Also, weil an Nein, sich. Also, das gefällt mir nicht. Wenn du intersektional bist, bist du ja offen und empfänglich für das Gulag-System. Also auf jeden Fall. Also, weil das ist ja eine normale Meinung. Also. Die Gamergate-Bewegung beeinflusste die Art und Weise, wie Konflikte im Netz ausgetragen werden. Das zeigt sich etwa an der Methodik rechter Trollarmeen. Sie erstellen Accounts, um eine Person mit belästigenden Botschaften zu bombardieren, bis sich diese nicht mehr traut, sich öffentlich zu äußern. Die Bewegung öffnete für Mitglieder der Alt-Right-Bewegung eine Plattform, beispielsweise Mike Cernovich, der selbsternannte Aufreißspezialist Rushvi oder aber der umstrittene Journalist Milo Yiannopoulos. Ja, aber der Cernovich, der will doch mit der Alt-Right überhaupt nichts zu tun haben. Ich, keine Ahnung. Also, die Uni-Professorin Megan Condis sieht den Frauenhass, der sich bei Gamergate beobachten ließ, als größere reaktionäre Tendenz bestimmter Gruppierungen, die die Gamer-Identität ideologisieren und ihren Safe Space, ihr Wohlfühlgehege, attackiert sehen. Für sie existiere ein Bild eines Gamers, das ihre Identität stifte. Männlich, weiß, jung, nerdy und heterosexuell. Wow. Seid ihr besoffen? Sorry. Und natürlich wird es immer schlimmer und die Radikalisierung bestimmt. Ja, hier unterstellen sie, dass das ein Safe Space von den Gamern ist. Sonst heißt es immer, wie wichtig Safe Spaces sind. Und jetzt nimmt man auf die Safe Spaces von anderen Gruppen absolut keine Rücksicht in seinem progressiven Marsch durch die Institutionen und durch die Subkulturen. Wow. Und das schließt mit dem Satz: Und eine kleine Minderheit greift zu echten Waffen, um diese Welt gegen ihre imaginären Feinde zu verteidigen. Was vielleicht das perfideste ist, was ich zu dem Thema gehört habe. Ich Wer behauptet, irgendwelche Massen-Fucking-Mörder natürlich würden... Ja, trotzdem, aber so eine direkte Verbindung habe ich noch nicht gehört, dass, was weiß ich, irgendein Massenmörder da draußen war, um Gamergate praktisch... weiterzuführen. Leck mich am Arsch, ey. War das eigentlich dieser Beitrag, den der Ray Röntgen die Woche über geteilt hatte? Nee, ich glaube, der hat den vom Siegel geteilt. Ach, der war nicht vom Siegel? Nee, der ist von Musayen al-Yusuf. Ach so, okay. Ja, aber sie verfolgen ja damit irgendwie ein totales Phantom, wa? Was soll denn dabei rauskommen? Ich weiß es auch nicht genau, was sie genau Wie? Damit bezweckt. Also auf ihrem Twitter, sie hat 6 Tweets, da schreibt sie: Augenzeuge in Nordsyrien, alles lag in Schutt und Asche. Ja, im Mittleren Osten wütet natürlich auch Gamergate, also ganz klar. Also, es ist schon echt ekelhaft. So ich gehe davon aus, dass das auch Gamergate ist. Ja, also. Im Jemen bombardieren die auch alles. Muss ja. Das hier habe ich eigentlich nur mit reingedacht, dass der Artikel Larifari ist lauwarm und doof, kann sich jeder denken. Die Zeit gibt diesem Mann jetzt eine Kolumne, damit er sich zu Seehofer äußert. Und Zapp hat ihm eine Stunde Interview gegeben oder so. Meine Güte, das habe ich durch 10 Minuten ausgehalten, ey. Was macht euch glauben, dass dieser random Internet-Heini, der mit Politik vorher praktisch nichts am Hut hatte, ja, ich habe mir das Ding bei Zapp angeguckt. Und der, also, und was ich gesehen habe, der wiegelt alles ab, irgendwie. Ja, ich habe mir das Video bei Zapp auf jeden Fall angeguckt, und er hat so scheiße geredet, wie irgendwie, ja, und es war ja auch, ich habe mir ja gedacht, ich muss das jetzt wissenschaftlich machen, und das haben ja auch alle Leute, die Ahnung von Wissenschaft haben gesagt, das hast du gut gemacht. Seine tollen Quellen und so weiter, so. Ja. Genau, da habe ich doch irgendwie abgeschottet, ja. Ja, darf ich mal zu Ende reden hier, wo ich auf jeden Fall ja, sorry. Die Ich kann mich nur erinnern an das kleine Video, was der Dingens gemacht hat hier von Massengeschmack, Holger Kreimeier. Der hat ja auch so ein Video gemacht über das Rezo-Video. Und der hatte ja alleine da schon so ein paar Sachen gefunden in den Quellen vom Rezo, die er ja zum Glück da auch verlinkt hat, die halt nicht so ganz korrekt waren oder nicht so ganz eindeutig oder so, wie er das darstellen wollte und solche Dinge. Ne? Also so viel zum Thema, ja, es ist ja auch alles wissenschaftlich fundiert und alle Leute haben mir gesagt, alles richtig, was ich gesagt habe. Also dafür, dass er da so einen Absolutheitsanspruch rausgehauen hat mit irgendwie, ja, es gibt nur eine richtige Meinung und so Sprüchen, ne? Das ist ein bisschen übertrieben. Also komm mal wieder runter, Kollege. Ich habe den auch in einem Interview gesehen, in einer Reportage über Luisa Neubauer. Und da meinte der so, ja, ich wusste das ja alles vorher nicht. Und dann habe ich mich recherchiert, damit auseinandergesetzt. Und da ist mir das erst so richtig klar geworden. Und dann dachte ich mir so, ja, ich war 12, als ich das erste Mal davon gelesen habe. Was hast du damals gemacht, dass du irgendwas 30 bis Ende 20 das erste Mal davon erfährst? Hut ab. Ja, was will er, dass die Killerspieldebatte besser funktioniert? Ja, genau. Super. Aber ich frage mich auch, was sich die Zeit darunter, warum sie sich den Rezo einlädt. Also die Zeit. Also warum nicht irgendjemanden Mitte? Oder er hat sich Mitte beworben, recht, dann haben wir gesagt, ja, komm, wieso nicht? Ne? Gamergate failed to capture the news agenda, confirming it adherence worldview. Das ist ein kurzer Artikel zu einem wissenschaftlichen Artikel, der sich 500 Artikel zu Gamergate angeguckt hat. Und hier drin wird darauf verwiesen, dass die Berichterstattung zu Gamergate im Anfang neutral gewesen ist, woran ich mich persönlich nicht erinnern kann. Also hab da... Kann mich nicht erinnern, dass ich neutrale Artikel dazu gesehen habe. Und ich werde das Forscherteam werde ich da anschreiben und nach der Artikelprobe fragen. Also ich will die Artikel selber sehen, die scheinbar neutral sind. Also ich fand es sehr spannend. Und die gehen natürlich auch wieder nur den Mainstream-Narrativ auf den Grund. Also, aber ja, eventuell gibt es neutrale Artikel zu Gamergate. Ich wette euch auf einem Laufenden. Ich wette, unter neutral kommen dann zum Beispiel Alexander, Lee, Gamma Sutra, Gamers don't have to be your audience, Gamers are over. Ja. Attentat von München. Polizei, Täter war rechtsradikal motiviert. Der Herr Ali Somboli wird als rechtsradikale Attentat in die PMK aufgenommen, weil er rechtsradikal war. Obwohl halt Verbrechen, also ich bin immer noch der Meinung, auch wenn der Typ irgendwie Hitler-Fan war oder sonst irgendwas, dass er nicht gemordet hat deswegen, sondern dass er gemordet hat, weil er ganz brutal gemobbt worden ist. Und dass das immer das größte Problem bei den Amokläufern, egal bei welchem, ist, dass sie sozial halt Loser sind. Ja. Und da vielleicht dann mal zu gucken, was sind das für Phänomene, die sowas, oder was sind das für Gründe, die solche Phänomene hervorbringen und so oft. Und nö. Wir haben ja billige Erklärungen. Männer und toxisch und Ja, der zweite Artikel vom Standard heute schon. Ja, Sexismus im Museum, Weibchen bei ausgestopften Tieren unterrepräsentiert. Ihr könnt euch alle selber überlegen, ist es jetzt gut für die Weibchen, nicht ausgestopft zu sein? Fände ich eigentlich, also ist für mich eigentlich das bessere Schicksal sozusagen. Naja, das Zeichen, dass das Patriarchat in mysteriöse Art und Weise sein Schaffen vollführt. Ich stelle mal eine ketzerische Frage. Welche Weibchen sind eigentlich nicht ausgestopft? Boah, immer dieser Frauenhass. Oh, ich halte es nicht aus, ich werde rechtsradikal. Ja. Das war's schon. Also, ob ich denke, dass es irgendwie einen Unterschied gibt, ne? Mehr muss ja nicht eigentlich muss. Ja. Okay. Ja, noch besser. Also, STDs are sexist and women are the losers. Here's why. Also Geschlechtskrankheiten sind sexistisch und Frauen sind die Verlierer hier. Ich dachte, es geht um Star Trek Discovery. Frauen am meisten betroffen. Star Trek Discovery, ja, genau. Ja. Aber ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen. Ich dachte mir, dass mir ist es so. Zu hart. Also ist das vielleicht, weil sich irgendwie gibt's Krankheiten, die bei Lesben weiter verbreitet sind? Also, weil ich meine, ansonsten sind ja beide beteiligt in den meisten Fällen. Die Frage ist, ob sie CNN selber auch als Krankheit aufgeführt haben. Oh, da möchte ich mich nicht anstecken. Schnell, nächstes Thema. Also das mit Star Trek Discovery würde auf jeden Fall aufpassen. Ja. Gut, für Frauen kann das auf jeden Fall nicht sein, die so komisch darzustellen in dieser Serie. Aber in Star Trek sind, glaube ich, die Frauen eher die Gewinner, oder wie war das? Naja, das sind die Perfekten halt, die nichts falsch machen können, aber... Ja, Feministen. Nee, das war Star Wars. Vorstellung. Nee, das ist auch Star Trek mittlerweile. Okay. Also, ja, manche aber auch. Das merken nur weniger Leute, weil es ja schon keiner mehr guckt. Ich habe da auch nur irgendwie die ersten 3 Folgen von gesehen und dann habe ich schon im Strahl gekotzt und es mir nicht wieder angeguckt. Ja, und auf jeden Fall ist das hier von Sandy. Sandy Lamotte. Nein, das ist natürlich viel Stigma und tralala und geh zum Arzt, wenn bei dir irgendwas nicht stimmt. Ich keine Ahnung. Genau, wenn du solche Beiträge schreiben willst, geh zum Arzt. Ja. Wenn es dich juckt und brennt, dass du so einen Beitrag schreiben willst, geh zum Arzt. Ja, das ist so ein Ding, was uns jetzt in den nächsten Tagen, in den letzten Tagen war es schon so, aber bestimmt auch noch in den nächsten Tagen um die Ohren gehauen werden wird. Es hat dir so eine neue Erhebung gegeben zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in Deutschland. BTG ist Pfiffe. Genau, und das ist jetzt hier eigentlich das, was am interessantesten ist. Also gefragt haben die irgendwie 600 und ein paar zerquetschte Frauen und 400 und ein paar zerquetschte Männer. Und das ist jetzt hier dabei rumgekommen an prozentualem jetzt nur die Leute, die halt gesagt haben, ja, ich habe schon mal was erfahren, was übrigens auch nicht sehr viele waren. Also das war ja auch irgendwo, finde ich das auf die Schnelle. Skype hat auch so eine Grafik, wo sie gezeigt haben, wer da jetzt überhaupt ja gesagt hat. Verdammt. Ja, genau. Also das sind hier halt eben die Leute, die überhaupt gesagt haben, dass sie es schon mal erlebt haben, was jetzt auch nicht gerade sehr viel ist. Und dann müsst ihr euch halt noch vorstellen, von diesen habt ihr denn jetzt hier diese Verteilung, die ich eben schon gezeigt hatte. Also in den allermeisten Fällen nämlich über die Hälfte unangemessene sexualisierte Kommentare, Witze. Ja, wow. Als nächstes unerwünschte belästigende Blicke, Gesten, Nachpfeifen. Wobei das so zu verknüpfen, finde ich auch schon wieder, also würde ich mal darauf tippen, dass 2 davon Nachpfeifen sind und der Rest ist unerwünschte Blicke, Gesten. Weil wenn ihr das so zusammenfasst, kann ich es mir ja nicht anders vorstellen. Unangemessene intime oder sexuelle Fragen. Gut, das kann sicherlich ein bisschen ätzend sein, aber auf der anderen Seite ja. Dann sagt man das halt den Leuten, dass man es unangemessen findet. Und wenn sie das dann nicht einsehen, dann kann man da auch einen größeren Strick draus drehen. Aber so ist das auch noch im Bereich von dem, was erwachsene Menschen auf jeden Fall untereinander klären können. Unerwünschte Berührung, Bedrängen, körperliche Annäherung. Ist natürlich nicht so fein. Und da haben wir ja jetzt hier 26%. Unangemessene Einladung zu privaten Verabredungen. Ja, das passiert halt nun mal. Dann sagt man nein und fertig. Was war es? Ein Drittel oder ein Viertel an Ehen wird über einen Arbeitsplatz geschlossen? Ja, wow. Ja. Geht aber aus daneben, ja. Ich glaube, ein Viertel oder so. Unerwünschtes Zeigen und Aufhängen sexualisierter Bilder, Texte, Filme. Ja, wobei ich Filme, denke ich mal, wird es wahrscheinlich eher nicht sein, sondern eher Bilder. Und da kenne ich auch so Sachen. Das ist dann der Kalender. Nein, Büro, auch Filmchen, ne? Also, ich kenne vor allen Dingen irgendwelche hier Ryan Gosling-Bilder von Kolleginnen oder so. Ne? Sowas kenne ich. Das wird auch nicht unterbunden häufig. Nee, das wird überhaupt nicht unterbunden. Mach du dir mal ein Bildchen von Giselle Bündchen hinten als Hintergrund oder so. Und das ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Also meistens nach können Leute das gerne aufhängen, wenn die das hübsch finden oder so. Ja. Also das ist ja halt auch die Frage, reden wir davon richtig Pornografie oder so, von wirklich sexuellen Darstellungen oder reden wir von Kalender? Reden wir von schön irgendwie fotografierten nackten Menschen oder so. Weil das ist ja schon ein Unterschied, nicht unwesentlicher. Aber das wird ja extra so zusammengefasst. Also damit man die Zahl hoch bekommt. Ja, eben. Also das kann halt alles mögliche bedeuten. Unerwünschte Aufforderung zu sexuellen Handlungen geht auch überhaupt gar nicht. Mhm. Ist aber auch nur 11% von den wenigen, die das da gesagt haben. Unerwünschte belästigende Nachrichten mit sexuellem Inhalt, ja, muss auch nicht sein. Sind 9% nur. Unerwünschtes Entblößen ist natürlich ziemlich extrem schon. Sind nur 5%. Ja, wer weiß, was das für komische Begebenheiten waren. Naja. Haben wir hier Erpressung zu sexuellen Handlungen, was natürlich eine Straftat ist. Und das haben wir hier mit weniger als 1%. Körperliche Nötigung oder Zwang zu unerwünschten sexuellen Handlungen, was auch eine Straftat ist, auch weniger als 1%. Andere sexuell belästigende Handlungen, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Wobei ich das ja auch noch lustig finde, Anmerkung, Zahlen in Klammern verweisen darauf, dass die Zellbesetzung hier niedrig in Klammern 0 bis 5 Nennungen bzw. Fälle. Also das könnten auch 0 Fälle gewesen sein. Wow. Cool. Coole Statistik. Also, wow. Null hätte man auch hinschreiben können, ne? Ja. Ja, und das kommt dann auf Twitter, siehst du dann das als eine in 12. Good job, Journalismus. Ja, das hier ist die Webseite vom Frauenpolitischen Rat Brandenburg. Ist mir diese Woche in meine Twitter-Timeline geschwappt. Und ich erzähle ja hier öfter davon, dass es diese Gegebenheit gibt, dass in diesen Frauenräten in Deutschland Vertreter sämtlicher Parteien sitzen. Und ich wollte es einfach nur mal wieder zeigen, weil diesen hier von Brandenburg, den hatten wir noch nicht. Oder hast du die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen? Der SPD haben wir hier drin. So. Diverse andere Geschichten. Bundesverband liberaler Frauen, das sind die von der FDP. Linke Frauen Brandenburg sind die von den Linken. Bündnis 90 die Grünen, LAG Frauen und Gleichstellungspolitik sind die von den Grünen. Gibt es denn sowas für Männer gar nicht oder wie? Nee, gibt's nicht. Deutscher Juristinnenbund ist auch immer mit dabei natürlich, ist zwar nicht von der Partei, aber das darf man auch nicht außer Acht lassen und Kirchenkram. Sonntagclub ist hier auch mal reingehängt. Und hier haben wir die Frauenunion Brandenburg von der CDU. Und damit ist dann das Quartett vollständig, weil so sieht es nämlich immer aus. Oh Gott. Alle Parteien, alle Religionen dabei. Katholischer Deutscher Frauenverbund. Das ist sehr nice. Katholischer Deutscher Frauenverbund. Hier von 5 am Kopftücher an. Das ist doch mal sehr seltsam. Cool. Symbolbild, koloriert. Das habe ich gar nicht gemerkt beim Angucken, aber gut. Ja, ich habe aber auch ein bisschen gestaunt, dass ich die Seite durchgescrollt habe. Alter Schwede. Die ganzen Bilder da, meine Fresse. Ja, weil das ist auf jeden Fall dieses Ding, was ich immer liebevoll Big Vagina nenne, ne? Also diese Frauenlobby-Organisation. Und die hatten dann hier auch eine Veranstaltung irgendwie jetzt. Haltung zeigen, antifeministisch, solidarisch begegnen. Aber die hatten dann gestern oder so, hatten sie doch irgendwas. Was wahrscheinlich schon nicht mehr angezeigt, weil es in der Vergangenheit liegt. Aber gute Lobbyarbeit machen sie auf jeden Fall. Also das muss man dann zugute rechnen. Ja, also sie kriegen hier sicherlich auch öffentliches Geld vom Land Brandenburg. Ministerium für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Frauen und Familie. Ja, Gesundheit, Frauen und Familie heißt das hier. Gleichstellung steht da gar nicht mit drin. Sehr gut, Brandenburg. Ja, auf jeden Fall hatten die gestern oder so irgendwie eine Veranstaltung, wo es um die Istanbul-Konvention ging und unter anderem, dass die ja so angefeindet wird. Und da hatten so Leute aus Tschechien oder so, die dann irgendwie erzählen durften, wie das in rechtspopulären Narrativen rechtspopulistischen Narrativen, wie es da hieß, irgendwie dann verwurstet wird, die Istanbul-Konvention, über die wir ja auch schon lange und breit geredet haben. Ist auch ein Sonderstream von uns, wo wir uns die komplett durchgelesen haben, falls euch das interessiert. Ja, für die Frauenhäuser gibt es ein bisschen mehr Geld dazu. Da wird wohl ein bisschen ausgebaut für immerhin 120 Millionen. So viel wie auch die Demokratie-Leben-Geschichten kosten. Für Männer braucht ihr gar nicht fragen, gibt es ja gar nichts. Kein Pfennig, kein Haus, keine Wohnung. Ich glaube, es gibt mittlerweile irgendwo ein, zwei Wohnungen oder so, die von häuslicher Gewalt betroffene Männer aufnehmen. Aber ja, im Prinzip ist es eine Frauensache. Ne? Frauen wird geholfen hier. Und warum die Frauenhäuser, ob das wirklich ausgebaut werden muss, vom Bedarf her, das halte ich ein bisschen für fraglich. Nicht zuletzt, weil ja mit der Istanbul-Konvention ja auch das Recht eingezogen ist, den Gatten irgendwie zu entfernen für 10 Tage oder so. Warum muss ich denn dann auch noch in ein Frauenhaus ziehen? Irgendwie schließt sich da der Zusammenhang nicht so ganz, oder vor allem nicht diese erhöhte Kostennote jetzt. Ne? Das finde ich so ganz, ob das wirklich nötig ist, das noch schlimmer zu fördern. Oder naja, ich meine, auf der anderen Seite, die Frau, die diese Woche in Nymburk da so brutal umgebracht worden ist, hat in einem Frauenhaus gewohnt. Also es gibt, glaube ich, schon Leute, die den Schutz brauchen. Hm. Ja, klar, das steckt in Frage, ne? Die 120 Millionen zusätzlich für die über die nächsten 4 Jahre, okay. Ja. Aber die Frage ist halt, warum nur für Frauen? Warum nicht sind ja immerhin auch irgendwie und Männer auch mit einbeziehen, ja, dass wir nicht nur, wie viele gibt es, 4 Männerhäuser in ganz Deutschland? Oder keine Ahnung, aber vorsichtige Schätzungen sagen von ungefähr 30% der Fälle, die bei der Polizei landen, sind eben auch von Frauen Gewalt. Ne? Da geht die Gewalt von Frauen aus. Obwohl man vielleicht auch nicht immer so einseitig, überhaupt häufig so einseitig das gar nicht sagen kann. Ne? Das ist. Ich darf kurz nochmal dazwischen grätschen. Inzwischen hat sich die Landschaft zumindest am unteren Ende ein bisschen verändert. Die Grünen haben in Thüringen nach neuesten Hochrechnungen auch nur noch 5,0%. Auch die FDP muss weiter zappeln. Also da könnte noch was passieren. Die sind ja noch am Auszählen. Und die Grünen, schon ein ordentlicher Sturz von der Anfangsprognose. Außerdem hat sich Ayman Amasiak auf Twitter geäußert zur Wahl in Thüringen. Wir besorgte Bürger machen uns große Sorgen um Demokratie. 24%, ein Viertel der Thüringer, hat für eine rechtsradikale, in Thüringen auch rechtsextreme Partei gestimmt. Das ist viel mehr als Alarmzeichen. Ja, eine sehr seltsame Äußerung auf jeden Fall. Aber an der Interpretation musst du noch ein bisschen arbeiten. Ja, die Dame hier, Eva Quadbeck, ist wahrscheinlich jemand von der CSU. Ich bin mir aber nicht sicher, ist mir bisher auch noch nicht untergekommen. Auf jeden Fall sagt sie: Liebe Heute-Show, habe sehr gelacht über die CSU-Gags in eurer Sendung zu geringen Frauenquoten, wo ich mir schon wieder denke. Oh Gott, wie furchtbar muss das schon wieder gewesen sein. Bestimmt unwitzig ohne Ende. Von wegen, da gibt es so wenige Männer. Es ist ja kein Witz, dass wir dann nur darüber hergezogen, dass die Quoten nicht stimmen würden oder so, dass sie nicht eingehalten würden. Ja, dass sie alle von gestern witzig, sind, ne? Weil sie zu wenig Frauen haben und tralala, so ein Scheiß halt. Die Frau ist Chefredakteurin der Rheinischen Post. Ja, okay. Jo. Auf jeden Fall war ein kleines bisschen enttäuscht über euren Abspann. Doppelpunkt. Oder nee, nur ein Punkt. Head-Autorin. Jetzt kommt der Doppelpunkt. 100% Männer. Autoren. 80% nee. Männer. Redaktion. 100% Männer. Ja, so viel zu dem Thema. Also man sollte eigentlich meinen, dass so viele Männer in so einer Redaktion von einer Comedy-Sendung dafür sorgen, dass das Ganze witzig wird, aber irgendwie nicht so richtig. Ja, warte, aber warum machen die Männer Witze über Quoten? Also, ja, wenn das frage, wen sie dann nehmen sollen, sagt sie dann auch als Antwort die Kebekus nach Spitze. Die lässt sich doch ihre Witze auch schreiben. Ist sie nicht da schon dabei bei dem Schwachsinn? Ja, bei der Heute-Show ist offen noch dabei, ja. Aber die sagt ja da auch nur Witze auf, die sie irgendwie aufgeschrieben kriegt von anderen, meine Güte. Ja. Die Frau hat interessante Artikel wie Was der Westen zu tun hat, Debatte um Sicherheitszone. Streit um Schutzzone Nordsyrien mit deutschen Soldaten. Und Flüchtlingspakt mit Türkei wackelt. Und dazu noch mal was Kontroverses dann auch. Zeigt mir doch mal die großartigen Komödien, die von Frauen geschrieben wurden. Ja. Ja, eben. Ne? Ich hatte da von dem Rolf Degen auch eine Metastudie darüber, dass Männer besseren Humor produzieren, aber ich habe sie nie mit reingenommen. Ich kann sie vielleicht eine Woche nicht mal. Umsonst sagen viele Frauen ja auch, er bringt mich zum Lachen. Ja. Ja, schon schade, dass viele Frauen so wenig Humor haben. Wenn sie wenigstens über das Lachen, was man für Witzchen macht, dann geht's ja. Ja, Frauen sind halt schön anzusehen und Männer müssen halt irgendwie was liefern. Human Beings und Human Doings oder so, ne? Ja, ja, genau. Human Beings, Human Doings, ja, das passt sehr gut. In diese Studie habe ich nochmal mitgebracht, das war schon vom letzten Jahr, meine ich, aber wir haben ja schon häufiger uns die Frage gestellt, wie war das denn jetzt nochmal mit der Belästigung durch Frauen im Internet und durch Männer und wer wird da jetzt mehr belästigt und wer belästigt mehr und so weiter. Und hier war es eben so, gut, da geht es jetzt um Arbeitsplatzgeschichten, aber dass da die Frauen mehr von den Frauen auch gemobbt wurden, geärgert wurden, ja eben Rudeness, ne, eben abgekriegt haben. Und da dachte ich mir, die halten wir vielleicht mal im Hinterkopf oder so eine Studie, weil das kommt uns ja schon, wie gesagt, die Frage ist ja schon häufiger mal aufgekommen, wie denn da die Verhältnisse sind. Und da haben wir es nochmal schwarz auf weiß von CNBC. Ja, hier hat ein Admiral oder sowas ausgesagt von einem Untersuchungsausschuss. Und natürlich, dass sie von der Leyen monatelang Bescheid wusste, aber auch von über die Sekretärin Suda. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er da relativ suffisant irgendwie sehr, also diese Suda praktisch gelobt, aber gleichzeitig auch irgendwie bekannt gegeben, was er da für einen Scheiß gebaut hat. Also die, da gab es dann interne Kritiken auch, wo davon geredet wurde, dass die Frau Suda mit irgendeinem Meister, glaube ich, hieß er, der dann auch ja, von extern eingekauft wurde und über eine Personalgesellschaft, die wiederum eine Tochter von Kinsey ist, da reinkam und so weiter und so fort. Also richtig Schmus ist da gelaufen und dieser Admiral oder ich weiß nicht mehr genau, was er war, der hat da richtig aus dem Nähkästchen geplaudert, unter anderem, weil er schon in Rente ist, in Pension. Also sehr interessanter Artikel und da kommt noch einiges auf uns zu. Ich weiß noch nicht genau, ich habe mich gefragt, ob man die von der Leine jetzt überhaupt noch irgendwie belangen kann dafür, wo die da nicht mehr da ist. Oder was passiert denn dann, wenn jetzt irgendwie rausgefunden wird, nein, ja, das war alles nicht statthaft, das war alles irgendwie ungesetzlich oder sonst irgendwas. Was ist denn dann? Die besitzt Immunität im Moment. Nichts passiert dann, ne? Genau. Ja, von daher irgendwie braucht man sich da auch nicht so. Es gibt ja die böse Theorie, Frau von der Leyen wäre auf den jetzigen Posten weggelobt worden, damit sie besondere Immunität genießt. Ja, möglich. Also, was da so, warum man das dann sozusagen so intensiv aufarbeiten soll, ja klar, der Bundestag macht das eben. Ist ja auch nicht uninteressant, aber passieren dürfte da nichts. Ja. Das ist bitter. Irgendwie. Jo, das war jetzt nicht von mir. Kritik von Chefinnen macht unzufriedener. Da hat sich ein Forscherteam mit, was war es, 2700 oder 2800 Leuten, haben sie eine Fake-Firma aufgemacht und dann halt Firma gespielt und scheinbar ist rausgekommen, dass die Reaktion auf Kritik einer Frau von Männlein wie Weiblein mehr negativ aufgegriffen wird. Frauen neigen dann aber dazu, weniger Widerworte zu geben und Männer neigen dazu, mehr Widerworte zu geben. Frauen werden mit Lob in Verbindung gebracht, Kritik wird eher von Männern erwartet. Menschen neigen zu negativen Reaktionen, wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Genau das passiert auch hier. Das beweist nur, dass die Erwartungen bei den Geschlechtern gleichermaßen existieren. Meine Studie zeigt, dass Männer eher dazu neigen, die Reaktion auf negative Kritik, die Kompetenz der Chefin in Frage zu stellen. Dazu tendieren Frauen zwar nicht, das ändert aber nichts daran, dass sie auch weibliche Vorgesetzte diskriminieren. Also Frauen haben dann internalisierte Misogynie und tun weibliche Vorgesetzte auch kritisieren. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, so nach dem Motto, ich lasse mir doch von einer Chefin nichts sagen, also von einer Frau geäußert. Ja. Lass mir doch von einer Frau nichts sagen. Ja. Das ist halt das Ding. Komisch, aber gut. Wenn er halt arbeiten muss, musst du halt deinen Wert kennen. Wenn du gut ausgebildet bist, dann kannst du den Mund auch aufmachen. Wenn du immer pünktlich Feierabend machst und nie irgendwie eine Fortbildung gemacht hast, dann musst du dich halt ein bisschen bücken. Ich keine Ahnung. zu Salz leben. So, muss halt ein bisschen dran sein. Also, weiß nicht. Also, macht Weiterbildungen, Leute. Dann könnt ihr das Maul beim Chef auch aufmachen. About one in five US adults know someone who goes by a gender-neutral pronoun. Sehr gut. Das Konzept war mal fringe, war mal von der Universität, war mal extrem, eine extreme Ansicht, eine obskure Ansicht, und jetzt ist man bei one in five adults know someone who goes by gender-neutral. Und welches ist jetzt das Neutrale? Das Gezeichnete, das Seisem? They, them. Sind sie dann immer Mehrzahl oder was? Das ist doch auch Blödsinn. Komisch. Komische Theorie. Ja, das ist wie früher halt mit dem Adel. So, wollt ihr euch bewegen? Jetzt geht's aber los. Zu ihrer Schlosse hin. Nazi-Sexismus, kulturelle Aneignung, die problematischen Seiten von Yoga. Ist auch wieder was, ich muss es nicht vorlesen, ich fasse es kurz zusammen. Tasnim Röder erklärt uns hier, dass Yoga geklaut ist. Dann haben die Weißen es kaputt gemacht und jetzt wird es verkauft. Und das ist alles total ungerecht, schrecklich. Und jeder, der Yoga macht, sollte darüber Bescheid wissen. Und kulturelle Aneignung, bla bla bla bla. Ich weiß, was noch? Ich meine, Meditation vielleicht demnächst auch noch, weil es das Wort halt irgendwie, also weil das halt eher mit asiatischen Religionen irgendwie in Verbindung gebracht wird, assoziiert wird oder. Also was noch? Was ist noch alles problematisch? Die Journalistin Hengami Yagubi Farah, ja, ja. Taz, kolonialrassistische Praxis, in der sich die Mehrheitsgesellschaft die Kultur von subalternen, vor allem kolonialisierten abschaut, aus dem Kontext reißt und aneignet, sagte das Farah. Gut. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Yoga ist mehr als Entspannung und Fitness. Was Heinrich Himmler Yoga interpretierte. Ja, Heinrich Himmler stimmt. Interpretierte die hinduistische Bibel Bhagavad Gita als das geheime Wissen der Arier. Das ist mir zu hart. Da gucke ich lieber den Mond-Nazi-Film. Wie hieß der noch gleich? Iron Sky. Wenn der Chris hier mal ein wenig runterscrollt, sehen wir zwei in Excel erstellte, nicht besonders ansehnliche Tabellen. Es geht um Blizzard, es geht um China. Und hier haben wir, es gibt offensichtlich eine App namens Blind, die ist extra dazu da, damit sich Tech-Leute da im Silicon Valley miteinander vernetzen können, und zwar anonym und da sprechen können. Also so eine Art Imageboard für Tech-Nerds in Kalifornien. Da ist es auf einmal gut. An anderen Stellen sind Imageboards ja für alles Üble auf der Welt verantwortlich. Und das Schöne ist, dass man da so Umfragen machen kann. 500 Mitarbeiter von Blizzard sind da zum Beispiel auf dieser App und so weiter und so fort. Und man hat zwei Fragen gestellt, nämlich einmal, sollte Blizzard das zurücknehmen, dieses Bannen des Hearthstone-Players, der irgendwie da was zu Free China Revolution of Our Age gerufen hat. Und überall sieht man, ist eigentlich die Ablehnung relativ klar. So Lyft, Amazon, Microsoft, Twitch, Apple, Uber, Google wird dann schon ein bisschen weniger die Ablehnung. Riot Games, die selber halt ein Eisen in dem Feuer haben, sind es nur noch die Hälfte der Leute, die ihren Arbeitsplatz für einen kritischen Chinesen irgendwie in Gefahr bringen will. Und bei Activision Blizzard sind es 35% der Mitarbeiter, die glauben, dass die Firma da einen Fehler gemacht hat, den man richtig stellen sollte. Und dann haben wir darunter die Sache, glaubst du, dass Blizzard eine starke Meinungsfreiheitspolicy für Spieler haben sollte, was China angeht, Tibet, Tiananmen, Taiwan, auch wenn Blizzard dadurch Schaden nehmen konnte? Und da haben wir ein ähnliches Bild, nämlich große Zustimmung, Google wieder ein bisschen weniger als die anderen. Und bei Activision Blizzard sind es noch 31,3%, die hoffen, dass ihre Firma die Leute freisprechen lässt über China. Soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Hashtag Boycott Blizzard. Schickig. Also 35, mau. Gutes Riot Games. Das ist klar, aber wow. Ja, hier hat die Werteunion ein Hausverbot ausgesprochen, und zwar für die gesamte Redaktion vom Tageblatt, weil sie denen vorwirft, dass die den Ort einer Veranstaltung geleakt haben sollen an Aktivisten, damit sie einander stören können. Und deswegen haben wieder jetzt alle Hausverbot, und natürlich macht man sich jetzt Gedanken über die Pressefreiheit, wie immer in diesen Fällen. Und aber da kann ich nur sagen, ja, zeig mir mal, wo das hier ist, das Problem mit der Pressefreiheit. Du kannst dich doch hinsetzen an deinen Computer und einen Beitrag schreiben und außerdem dann mit deinem Internetanschluss veröffentlichen. Genau. Und davon abgesehen, dass Stefan Niggemeier, also der schreibt, also zumindest in der Zeit, wo ich ihn mir regelmäßig angeguckt habe, das war so 2016, hat er regelmäßig hart gebaitet für Hate. Also richtig, also wo ich mir wirklich schon gedacht habe, ey Yogi, Alter, das ist doch Strategie, dass du irgendwie Backlash bekommst, die Leute anzeigen kannst oder so. Also so schreibt doch niemand, der normal im Kopf ist. Also mit aller Liebe und Respekt. Aber der hat richtigen Hate-Bait geschrieben. Also Republika. Ja, also Hate bait en masse. Also bei dem dachte ich mir echt so, du bist ein Scharfmacher. So. Vielleicht schreibt er mittlerweile anders. Ich keine Ahnung. Ich habe auch nicht Zeit, mir den Niki die ganze Zeit anzugucken. Aber ich erinnere mich daran, dass er sehr baitmäßig schreibt. Also ködern. Hast du manchmal das Gefühl, benutzt zu werden? Ständig. Die haben hier den Arno Frank interviewt, oder? Warte. Muss kurz in meine... Sag mir mal gar nichts. AKK war immer gesellschaftspolitisch konservativer, aber wirtschaftspolitischer Linker als Merkel gewesen. Robin Alexander? Man hat hier Robin Alexander interviewt, der als Alpha-Hauptstadt-Journalist sozusagen in Szene gesetzt wird. Von der Herr Linde Köbel in der Dokumentation Die Meute. Das ist halt sozusagen jemand, der in der Sachen Meinungsmacht relativ viel Credit besitzt. Also, und ich fand es einfach ganz interessant, was er denn so, wie er sich denn so gibt. Also er ist hauptsächlich für die Welt tätig und ist sozusagen in the know, also einer, der in der Machtelite, zumindest in Deutschland, dort rumläuft, wo halt Macht existiert. Also, ja, da habt ihr es. Ja, was meint er so? Hat er das Gefühl, benutzt zu werden? Ständig, also. Ja, von allen. Und er hat sich darüber mokiert, dass bei der AKK, wie der Narrativ in den Medien hin und her schwenkt, wie sie dargestellt wird. Also, und wie sozusagen die Meinungsmacht da ausgespielt wird von den Journalisten. Also, dass sie auf der einen Seite AKK war immer gesellschaftspolitisch konservativer, aber wirtschaftspolitisch linker als Merkel gewesen. Wir Hauptstadtjournalisten neigen dazu, eine Person, die neu auf der Berliner Bühne ist, radikal aus unserem Blickwinkel zu zeichnen, ohne uns für die politische Biografie davor zu interessieren. Bei Kurt Beck war es ähnlich. Der war über viele Jahre ein etablierter Ministerpräsident und damit vielleicht einer von 12 Leuten, die in der deutschen Politik am meisten bewegt haben. Aber als er SPD-Vorsitzender der Berlin wirkte, haben wir ihn ungerechterweise beschrieben wie einen Trottel, der gar nichts kann. Und er regt sich halt über den Narrativ der Medien über AKK auf. Ja. Naja, klingt ja einigermaßen selbstkritisch, aber mitgemacht hat er dann irgendwie auch, wa? Und wie gesagt, er ist Chefredakteur bei der, bei der Welt. Und begonnen hat er seine Karriere bei der Taz. Ja, dürfte ein Medium sein, dass er auch mit in diesen Jammerchor hier eingestimmt hat gegen das Leistungsschutzrecht. Medien kritisieren Google in einem offenen Brief. Ja, und dabei sind halt sogar größere Verlage und so weiter, die eben rumjammern, dass das nicht sein könnte, dass, dass Google das zwei schlechte Varianten oder so zur Auswahl bieten kann und mehr oder nicht gemacht werden müsste. Aber es ist, wie es ist. Und in Frankreich haben sich die Verlage schon zum großen Teil wohl bereit erklärt, ja, die Richtlinie zwar umzusetzen, aber die haben natürlich auch alle das Opt-in-Verfahren bei Google unterschrieben. Ne? Das heißt irgendwie, sie dürfen Google da weiter die Snippets benutzen, kostenlos, und da wird dann auch keine Klage kommen oder sowas. Also ein wirklich komplett aufgeblähter Blödsinn, auch wieder sehr überflüssig. Sag ich mal. Ja, und der Staatsvertrag. Also, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, wie das ist so mit, wer streamen darf und wie viele Leute Zuschauer man haben darf, um streamen zu dürfen und so weiter. Das wollen sie jetzt alles neu regeln nochmal. Das ist zwar nicht zum großen Teil schon geregelt, aber es soll dann einheitlich geregelt werden, und da will man dann auch alle Länder mit ins Boot holen. Deswegen nimmt man sich auch eine relativ lange Zeit zur Verfügung, nimmt man sich da eben raus, um das Ganze abschließend zu entscheiden. Das heißt, es kann schon irgendwie ein halbes oder ein ganzes Jahr dauern, bis dann alle Länder auch irgendwie auf Linie sind oder so. Ist jedenfalls hier die Vorstellung vom Spiegel. Ja, und dabei geht es natürlich darum, wie gesagt, wer irgendwie was jetzt veröffentlichen darf. Und meiner Meinung nach ist immer noch, ja, wenn Google oder beziehungsweise YouTube häufig ja dafür zuständig ist, dass da keine Hassrede ist, ne? Wieso sind die eigentlich nicht dafür zuständig, dass das auch legal ist? Also, dass man das streamt oder so. Irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, dass ja so kleine Kanalbetreiber wie der Drachenlord oder wir da so einen komischen eine Lizenz brauchen sollen, weil wir ja gar nicht so richtig, wir nutzen ja nur die Möglichkeiten, die vorhanden sind. Und derjenige, der die Möglichkeiten da zur Verfügung stellt, Google, YouTube, soll dann irgendwie fein raus sein oder so, finde ich alles ganz schön komisch. Ja, jetzt hast du natürlich also, über viel geredet, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass sich in Deutschland ja immer noch diese uralte Ansicht von Rundfunk besteht aus einer Zeit, wo du halt extra Frequenzen gebraucht hast, wo du alle möglichen technischen Mittel gebraucht hast, um irgendwie sowas zu machen. Ja, genau, das soll alles raus, auch aus dem Gesetz und so weiter, diese einheitliche Geschichte. Dann wollen sie ja im Prinzip diesen neuen Bereich des Bagatellfunks damit einfügen, der dann quasi dafür sorgen soll, dass irgendwelche Gaming-Streamer halt keine Rundfunklizenz mehr brauchen, wo die ja, das ist doch irgendwie auch so ein bisschen wo albern, die sich dann denken, auf jeden Fall, dass es die ganze Sache dann damit gelöst ist und die Leute dann kein Problem mehr haben. Das Hauptproblem ist aber noch, dass sie aus irgendwelchen Gründen dann der Meinung sind, dass Dinge, die dann aber meinungsbildend sind, politisch irgendwie sind, dass die dann unter diesem Bagatellfunk auf jeden Fall nicht fallen können. Also das wollen sie irgendwie dann wieder nicht haben, auch wenn das nicht viele Zuschauer hat oder so. Und das ist ja schon wieder was, wo man sich denkt, was hat das überhaupt mit diesem, was man sich davon erhofft, überhaupt zu tun? Ich meine, die Leute, die irgendwie Bullshit erzählen und ein Computerspiel spielen und keine Meinungsbildung machen, die können genauso Jugendschutz oder irgendwelche Dinge außer Acht lassen und da irgendwelche Probleme verursachen, wie Leute, die wie wir hier einen Stream machen, wo sie sich über Dinge unterhalten, die passieren in der Welt, politische Dinge und so. Und wo ist dann da überhaupt der Unterschied? Das ist wieder nur, damit man sich die Leute, die da jetzt ein bisschen aufgemuckt haben, irgendwie vom Hals schafft, wo man schlechte Presse gehabt hat oder so, aber sich natürlich trotzdem noch irgendwie seinen Knüppel irgendwie in der Hand behalten will, mit dem man dann irgendwelche Leute nochmal knüppeln kann, die man nicht haben mag. Das ist dieser, aus meiner Sicht wird das diese Entwicklung dann sein, die sie damit nehmen mit diesem Rundfunkstaatsvertrag. Und das, aber dass sie sich abstimmen müssen, was einheitliches machen, das ist immer so. Also das ist halt so. Und das ist überhaupt meines Erachtens nach auch nicht mehr zeitgemäß, dass überhaupt diese ganzen Sachen noch auf Länderebene überhaupt behandelt werden, mit dem Internet irgendwie. Ja, für so ein Bullshit eine Lizenz, das kann irgendwie nicht sein. Da merkt man halt auch wieder, aus welcher Zeit das halt stammt. Ne? Das stammt halt aus der Zeit, wo du einen Funkmast gehabt hast in einer Großstadt, der dann irgendwie in die nächsten paar Dörfer noch irgendwie Fernsehen ausgestrahlt hat, und dann hast du irgendwann einen Satelliten gehabt, der das dann noch ein bisschen für halb Europa dann machen konnte oder so. Und da hast du dann trotzdem dein Programm ausgestrahlt. Aber wir sind ja mittlerweile in einer Zeit, wo ich mir von Leuten in Australien irgendwie mal eben einen Livestream angucken kann, den die da irgendwie ausstrahlen oder so mit einem geringen Zeitversatz von ein paar Sekunden. Das ist kein besonderes Medium mehr, sodass man das irgendwie besonders auch behandeln müsste oder so. Also das heißt ja dann irgendwie, du sagst irgendwie, das ist ja auch Teil der Meinungsfreiheit meinetwegen, dass man seine Meinung äußern kann, ne, wie man möchte. Dann wäre das ja plötzlich auch eine Einschränkung, wenn man das eben nicht kann und dann plötzlich eine Lizenz braucht. Oder ja, genau, zeig mal über die Einschränkung. Ja. Ja. So. Und wenn es dann heißt, ja, kannst du einen Blog drüber schreiben oder so, ja sicher, aber Video ist eben kein besonderes Medium mehr heutzutage. Ja, ich finde das komisch und was daraus im Prinzip so ein bisschen werden könnte, ja, wenn es irgendwie, sagen wir, wenn es schlecht läuft oder so, dass man dann sieht, welche genehmen Kanäle erlaubt werden, welche nicht genehmen Kanäle nicht erlaubt werden. Ne? Drachenlord nicht und Pete's Meet ja und der nicht und die ja oder so weiter. Ne? So eine Scheiße. Apropos Scheiße. Ja. Heute war ich bei einem Rundentisch zum Thema drittes Geschlecht im kirchlichen Recht der EKM. Was meinen Sie? Was meint ihr? Ist die beste Form für die Ausschreibung? Sachlich und verständlich A. Pfarrperson, B. Pfarrer, MWD, C. Pfarrerin oder D. Pfarrstelle oder E. am Ende etwas anderes? Ich würde sagen E. am Ende etwas anderes. Das ist die durchgegenderte Kirche. Ja, aber die gibt es ja schon seit einer Weile. Also da habe ich ja hier bei mir in Hannover auch einen Hub. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das schöne Video, wo es darum ging, ob Gott ein Hermaphrodit ist. Auf jeden Fall. Muss. Kotz Zeitgeist. Genau. Und, aus der Falle rollen. Aus der Falle rollen, genau. So hieß das. Gibt es auch noch bei uns auf dem Kanal. Mit so einer Stimme von so einem komischen Typen dabei, den wir ja auch mal drin hatten. Nannte sich Doktor irgendwas. Und ja, auf jeden Fall. Also ich bin dafür, ich glaube, ich würde sagen, die richtige Bezeichnung ist magisch Denkende. Ja, ich fand Pfarrix eine schöne. Pfarrix, das ist so griffig. Ja, und wir bleiben bei Kirche und ja, Progressivität und so weiter. Hier gibt es eine Triggerwarnung für Betroffene. Und was ist mit den Nicht-Betroffenen? Aber auf jeden Fall eine Triggerwarnung. Im Radiogottesdienst wird über sexualisierte Gewalt gesprochen. Und da seid ihr gewarnt. Auf jeden Kirche Fall, im NDR. Kirche im NDR, genau. Eine Sache, die wir hier schon ein paar Mal dabei hatten, aber ich sag's gerne nochmal. Kirchen haben laut diesen ganzen unkündbaren, super tollen Verträgen, die wir abgeschlossen haben in den Ländern mit den Landesregierungen und den Kirchen, Rechte auf diverse Dinge, zum Beispiel auch sogenannte Verkündigungssendungen in den öffentlich-rechtlichen Medien. Diese Sendungen werden von der Allgemeinheit bezahlt, weil sich das so bewährt hat, wie es immer so schön heißt, hat sich bewährt. Dürfen da aber versenden, was sie wollen, ja, weil das halt vertraglich denen so zugesichert ist. Und oh, ich finde es so extrem nervig, dass die Kirche progressive Elemente aufnimmt. Also wenn überhaupt eine Institution, dann sollten doch gerade die gegen den Wandel sein. Ja, naja, also ich sehe das eigentlich schon lange so, das habe ich hier ja auch schon ein paar Mal so gesagt, dass gerade dieser Punkt, wo man eigentlich sagt, das ist irgendwie das Kirchending, diese unverrückbaren, genauen Vorstellungen, Wertvorstellungen und so, gerade das ist überhaupt nicht das Kirchending. Das Kirchending ist völlige Beliebigkeit. Das Kirchending ist, ich drehe mich immer so hin, dass ich meine Macht erhalten kann. Also vollkommen egal, was irgendwie in Deutschland irgendwie Phase ist, ich stelle mich dahinter. Und das ist auch die Geschichte der Kirche in Deutschland und der Grund, warum es die Kirche und das Christentum in Deutschland überhaupt noch gibt, dass man sich über Jahre immer wieder sein Fähnchen nach dem Wind gerichtet hat. Und im Moment ist das Fähnchen, kommt der Wind nun mal aus der progressiven Ecke. Und deswegen betreibt man dann halt diese Politik. Und wenn sich irgendwann der Wind wieder dreht und es dann irgendwann alles irgendwie rechts ist in Deutschland, dann wird die Kirche auch wieder dieses Lied singen. Immer so, wie man es braucht. Und das ist Religion, weil es ist nämlich ein großes Fragezeichen. Die ganzen Religionen, die irgendwie konkret geworden sind, die gesagt haben, da, auf dem Berg da, da wohnt Gott, die gibt es eigentlich nicht mehr. Irgendwann ist man auf dem Berg draufgekraxelt, hat nachgeguckt und dann war das weg. Aber ja, eine opportunistische Wandlungsfähigkeit, ja. dass man sich anpasst an den Zeitgeist. Also. Zeus wollt. Zeus wollt. Nee, Eris wollt. Eris, nicht Zeus. Eris ist gut. Das Childhood Religiosity, oh mein Gott, Religiosity delay das. Also tut die kindliche Religiosität den Tod verhindern. Und scheinbar hat man in der Studie herausgefunden, desto religiöser du als Kind bist, desto später stirbst du später. Du hast verhindern gesagt, aber es ist eher verzögern halt. Ja, verzögern. Also es ist nicht so, dass wenn du sehr religiös bist, dass du den Tod aufhalten kannst. Aber es ist cool. Ich war, bis ich 15 oder so war, Christ. Ich war ja sogar Messdiener, dann komme ich fein raus. Ich denke, du überlebst deinen Tod, wenn du Christ bist. Von daher. Auf jeden Fall. Sowieso. Und das Wort spricht sich, glaube ich, Religiosity aus. Aber ja. Wo? Ja, Religiosity. Ja. Ich kann das heute nicht, mein Kopf. Religioni, das sind diese kleinen Nudeln, diese runden. Genau. Ja. Die vergammeln. Nee, aber ich würde behaupten, dass die Studie, wenn sie repliziert wird, nicht den Test der Zeit übersteht. Aber das ja, da steht auch der kausale Zusammenhang noch aus. Ne? Ja, hier bei den Katholiken wollen sie jetzt auch Wohlverheiratete zulassen. Zumindest die Bischöfe haben sich jetzt dafür ausgesprochen, ihrem Papst gegenüber. Mal gucken, ob es dann so weit kommt. Ja, aber auch nicht überall, sondern hier irgendwie nur in, was war das? Amazonas, so? Weil sie da so wenig Leute irgendwie haben und dann wollen sie es irgendwie, was ich gerade gesagt habe, so, es ist wieder, oh, es gefährdet es irgendwie unser Dasein, ja, dann sind wir flexibel? Können wir da eventuell was drehen? Ja, ich habe da was flüstern gehört hier. Der Gott hat mir gerade gesagt. Und dann verkaufen wir das in der westlichen Welt als progressiv. Hat mir gerade gesagt, im Amazonas, da darfst du das dann machen. Und deswegen, ja, habe ich mich jetzt entschieden, machen wir das so. Alles prima. Genaue Vorgaben, Werte, Korsett. Da ist mit der Gesellschaft alles in Ordnung, ja. Die Frage ist, ob es in Ausnahmefällen noch einen Weg geben kann, in bestimmten Fällen mit der fehlenden aufzuräumen. Ja, das habe ich auch eingereicht. Das war so ein Spiel, das es angeblich in vielen Kitas gibt, aber auch in religiösen Kitas, also evangelischen katholischen Einrichtungen, wo es irgendwie um Körpernähe geht zwischen Erwachsenen und Kindern. Das habe ich eh nicht ganz verstanden. Und das steht jetzt halt schwer in der Kritik und dahinter steht wohl ein Verein, der dann auch den Umgang mit dem Spiel irgendwie als Training oder so verkauft und es kostet richtig viel Geld und so. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Das steht jetzt auf jeden Fall erstmal in der Kritik und wird bestritten. Ja, angeblich geht es da irgendwie darum, dass man irgendwie so Nähe simulieren will, wie die irgendwie zwischen Tieren irgendwie so im Verbund irgendwie ist und deswegen sollen die sich irgendwie knuddeln oder so. Die Leute. Eine Mutter berichtete, ein Mann habe ihrer Tochter während des Spiels in der Kita den Penis in den Po gesteckt. Ja, das ist aber auch ein komischer Bericht, wa? Ja, wer hätte es gedacht. Was er... Ja, aber es klingt schon sehr, ich habe da auch mal reingeguckt, also der Erfinder verkauft es praktisch so als Kurse, wie Mammon schon gesagt hat. Und man kann da halt Zertifikate machen und wenn man die hat, kann man dann irgendwo hingehen und mit den Kindern da rumtoben. Finde ich eh schon komisch. Und dann halt hat die evangelische Kirche halt auch unterlassen, polizeiliche Führungszeugnisse von den Leuten einzufordern. Was ja irgendwie das Mindeste ist, wenn jemand mit Kindern zu tun haben soll. Also, merkwürdige Geschichte. Ja, finde ich auch. Kann man gespannt sein, wie das weitergeht. Also, das, was da beschrieben wird, der Mann mit dem Penis in dem Popo von dem kleinen Kind, das ist ja nun eindeutig strafbar, ne? Ja. Okay, Georg Restle weist darauf hin, dass das Kampakt auch keine Gemeinnützigkeit mehr hat. Oh nein! Die arme Zivilgesellschaft. Oh. Ja, die Zivilgesellschaft muss jetzt arbeiten gehen. Naja, ich denke mal, Soros packt da eh genug Geld rein, das wird schon gehen. Müssen das jetzt ja, ist doch nur eine Steuervergünstigung, ne? Das ist kein Erlass oder so, glaube ich. Nee, doch, ich glaube, das ist schon ein Erlass eigentlich. Ja, okay. Gemeinnützigkeit, ja, doch, ich glaube schon. Ja, ich weiß nicht, wie hoch werden so Vereine besteuert, wenn sie nicht gemeinnützig sind. Ja, also ja, vor allem kannst du die Spenden an den Verein nicht absetzen. Das auch, als Spender, ja. Wenn der nicht gemeinnützig ist, was natürlich die Spendenbereitschaft mindert. Ja, nicht die von Soros wahrscheinlich. Genau. Ich mochte die Seefahrt noch nie. An Bord ist es ultra langweilig. Carola-Rakete. Warum hat sie dann ein Kapitänspatent? Nur ja. aus weil sie dieses Ding machen wollte? Oh je. Das nächste Ding ist, warum ist das überhaupt ein Jungs? Rakete. Atschitprop, Frau berichtet neuen Unfug. Mehr um 8. Welt.de. Ich kehre an. Film um 11. Ich habe keine Hosen an. Ja. Nein, sie meinte natürlich, dass es ihr nur um die Seenotrettung ging und dass sie die ultra langweilige Schifffahrt dann doch ausgehalten hat, weil eben, ihr Nautikstudium wollte sie immer abbrechen, aber bei Sea-Watch hat sie dann angefangen, weil ich Seenotrettung wichtig finde. Ja. Wow. Und deswegen, Kinder, macht lieber was, worauf ihr Bock habt, als was, von dem ihr glaubt, dass es euch irgendwie Brownie-Punkte bringt. The next Syrian refugee crisis will break Europe's back. Die nächste Krise kommt bestimmt. Und es wird natürlich dann wortwörtlich sehr interessant, wie das innerhalb von Europa dann abläuft. Also mit Flüchtlingsquoten, wenn Deutschland wieder sagt, kommt alle her und danach versucht zu verteilen. Ich meine, den Punkt, den hatten wir vor 2 Wochen schon mal mit dem Buch Weapons of Mass Migration. Ich weiß, das ist eine Wiederholung, aber lest euch den Artikel durch. Das ist ein wichtiges Thema. Die nächste Welle an Flüchtlingen kommt, weil Nordafrika und der Mittlere Osten absolut instabil sind. Und 2015 wird sich wiederholen. Ich fand den Vorschlag ganz lustig, dass man für jeden, den der Erdogan durchlässt, einen Türken in die Türkei zurückschickt. Das ist ziemlich polemisch, aber, aber warum? Das Problem wird nicht einfacher. Warum, wenn der mit Leuten drohen kann und uns, um uns zu fluten, können wir ihm doch auch mit Leuten drohen, um ihn zu fluten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, naja, so einfach ist es ja nicht. Ich verstehe das Sentiment, ja. Der Punkt ist ja der, die Türkei ist Partner in der NATO. Die Frage wäre doch mal, ob man nicht mehr der Türkei sagen könnte, hey, wenn du dich weiter so benimmst, vielleicht könnte man mit einem Rauswurf aus der NATO drohen. Man kann nicht. Aber warum passiert das nicht? Warum passiert das nicht? Da komme ich gleich noch zu. Ganz am Ende, habe ich schon gesehen. Weil das ist auch eine Sache, die mir nicht bewusst war. Ist ganz interessant, was da gerade die Türkei macht. Ja. Hat noch einen ganz bestimmten Aspekt, der mir auch nicht bewusst war. Aber kommen wir zum nächsten. Morgenmagazin, das erste am Morgen. Ja, das ist. So beginnt der Tag gut, hä? Das ist allerdings schon aus dem Januar, war zumindest an mir vorbeigegangen. Und zwar geht es hier um die Flüchtlingsbürgen. Und da hat man sich irgendwie verständigt, schon im Januar. Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ja, die werden auf jeden Fall jetzt kriegen quasi Hilfe vom Staat. Also hatten wir das nicht sogar damals? Steuergeldern. Ich meine, wir hätten das sogar angesprochen. Kann sein. Weiß ich nicht mehr. Bürgen musst du würgen. Bis sie zur Vernunft kommen. Nee, das ist wirklich lächerlich, dass das jetzt auch vergesellschaftet wird. Das ist wirklich der Höhepunkt der Groteske eigentlich. Dass man da am Ende freiwillig übernommene Kosten jetzt auch noch auf alle verteilt. Abgesehen von den zig Milliarden, die man... gab doch jetzt die Meldung, dass der Scholz irgendwie Geld aus dem Flüchtlingstopf nimmt, damit er seine schwarze Null halten kann. So Augenwischerei halt nur noch. Das ist keine Finanzpolitik mehr, das ist Taschenspielertricks. Rechte Tasche, linke Tasche. Ja, und ein sehr interessanter Aspekt an der ganzen Sache ist, dass zwar diese eine Bürgengruppe, die unter diesem ganz bestimmten Programm darunter gebürgt hat, jetzt ausgenommen wurde von der, dass sie zahlen müssen. Aber es gibt ja auch noch andere Bürgen, zum Beispiel irgendwelche Familienangehörige, die für andere Familienangehörige bürgen, dass sie nachkommen, die werden davon nicht ausgenommen. So, also es ist hier eine bestimmte, das ist, ja, ich meine, das ist an sich wirklich ein sehr kleiner Aspekt der ganzen Thematik, aber ja, wir sind im Endeffekt auf dem Rücken von so ein paar gutmütigen Leuten, wurde die Politik durchgedrückt und die wurden dafür jetzt auch entlastet. Ja, naja, man braucht die weder, ja. Ja, hier gab es scheinbar eine maskierte Attacke auf die SPD-Zentrale, wobei hier aber nichts zu den Hintergründen drin steht. Also ob die da irgendwas wollten, ob die irgendwie irgendwelche Forderungen hatten, irgendwas, keine Ahnung. Aber das gab's halt. Wollte ich einfach nochmal anmerken, weil es wundert einen natürlich schon. Also ich würde eigentlich mehr meinen, wenn sowas passiert, dann kommen die Leute aus irgendeiner Ecke, meinen irgendwas so. Entweder irgendwie, ihr seid nicht sozial genug oder ihr lasst die Flüchtlinge rein oder irgendwelche Dinge. Aber zu den Hintergründen habe ich irgendwie noch gar nichts gehört. Frustrierte Ex-Wähler? Die Kunst des Kompromisses. Berlin. Dass seine Landesregierung mit dem Mietendeckel austestet, ob sie die Allmacht des Marktes in Frage stellen kann, ist bemerkenswert. Auch ich bin gespannt darauf, wie sich Berlin von einem ersten Weltland in ein zweites Weltland verwandelt. Ja. Könnte ich jetzt direkt einhaken, aber Hake ein, mein Plan. Erstmal ist es sektoral komplett unterschiedlich in Berlin. Ja. Du hast erste Welt bis dritte Welt, jetzt schon. Ist so. Ich meine, bitte. Prove me wrong, sage ich nur. Ja. Die ganze Sache ist die, ich glaube, dass das Ganze nur ein riesiger, das ist jetzt hier Aluhut, ich glaube, das Ganze ist einfach nur ein riesiger Scam, um einfach wieder die staatlichen Wohnungsbestände aufzuforsten, die in den letzten Jahrzehnten rasiert wurden. Dass halt private Investoren quasi wieder an den Staat zurückverkaufen, weil ja die Investitionsbedingungen so schlecht sind. Natürlich werden sie dabei wieder einen Profit machen, aber das ist nur meine Theorie. Haben die nicht auch irgendwie für 800 Millionen jetzt asbestbelastete Wohnungen gekauft? In einer Hauruck-Aktion? Dachte ich auch, dass ich die Tage gelesen habe. Aber ja, der Mietendeckel kann das Ende einer Epoche einleiten, die geprägt war von so vielen sozialdemokratischen und auch linken Verfehlungen. Die massenhafte Privatisierung öffentlichen Wohnraums, das Verschleudern von Grund und Boden, das Kaputtsparen des öffentlichen Dienstes. Wenn in Berlin nun 1,5 Millionen Haushalten für 5 Jahre lang die Angst vor ihrer Verdrängung genommen wird, weil Mieterhöhungen verboten werden, dann zeugt das von Gestaltungswellen, wie man ihn schon gar nicht mehr kennt. Da war ja immer so viel unerschütterliche Marktgläubigkeit, Selbstkasteiung im Namen des schlanken Staates und Hörigkeit gegenüber privaten Investoren. Das ist schon ein Blättle. Ja, antikapitalistisches Ressentiment mache ich da aus. Die Hörigkeit gegenüber privaten Investoren, meine Güte. Ja, typische Berlin-News. So, das Thema 5G hatten wir ja schon lange nicht mehr. Jetzt bringe ich es nochmal aufs Trapez. Es geht wieder um den Sicherheitsaspekt der ganzen Sache und das ist ein sehr interessanter Artikel im Scientific American. Es geht um ein paar Aspekte und um das ganze Thema mal etwas zu depolarisieren. 5G ist im Gegensatz zu 3G und 4G nicht einfach nur eine neue Technik, sondern es ist mehr oder weniger es hat eine Wandlung durchgemacht und jetzt ist ein Kategoriebegriff. Ja, es ist nicht mehr dieser Funkstandard, der bei 4G ja ziemlich einheitlich ist und bei 3G auch, sondern 5G umfasst halt sehr viel. Und es geht halt nicht nur um die Funkstandards, die ja sehr unterschiedlich sind. Die reichen ja vom 22 Gigahertz bis zu 5000 Gigahertz Spektrum. Und deswegen muss man halt immer gucken, worüber redet man. Ja, weil 5G ist nicht 5G. Ja, was in China verbaut wird an 5G, ist anders als was in Amerika verbaut wird. Und das ist nochmal anders als das, was hier verbaut wird. Die Problematik liegt darin, bei besonders niederfrequenter Strahlung, die noch gebündelt wird. Ja, weil das nachweislich schädlich ist für Tiere, für Menschen, für allgemein alles, was organisch ist. Das ist die sogenannte High Frequency Non-Ionizing Radiation. So, ja. Das ist nachweislich schädlich, ja, und da gibt es auch gar keinen wissenschaftlichen Dissens drüber. Das ist halt wie beim Klimawandel. So und so viel Prozent der Wissenschaftler sagen, ja, da gibt es ein Problem. Nur hier wird nicht gehandelt, weil der Begriff halt so wischiwaschi gehandhabt wird. Ja, man muss halt wirklich konkret sagen, im hohen Bereich, wenn es gebündelt wird, gibt es ein Problem. Bei anderen Sachen gibt es kein Problem. Aber da der Begriff halt so schwammig gehandhabt wird, werden alle Bedenken einfach weggewischt unter dem Motto, nach dem Motto, so ja, also das ist doch alles übertrieben. So, und da lasse ich jetzt mal komplett außen vor, was es schon für Probleme mit 3G und 4G gibt mit der Strahlungsbelastung. Das ist auch noch nicht, ja, also 4G haben wir seit 10 Jahren, das ist halt auch noch nicht durch Langzeitstudien getestet, was das wirklich für Auswirkungen hat. Ja, so, ja. Das nächste Thema, das ist eine Leseempfehlung für die Leute, die sich interessiert gefühlt haben über die finanziellen Sachen, die ich in den letzten Sendungen eingebracht habe. Das ist ja schon ein etwas für manche Leute bestimmt langweiliges Thema, aber es ist eine komplett eigene Welt. Hier habe ich einen wunderbaren Artikel gefunden, der ein bisschen auf ein paar Statistiken von der Bank of International Settlements eingeht. Und im Endeffekt, um es kurz zu sagen, es geht darum, ein Drittel des US-Dollars, der im internationalen Warenverkehr genutzt wird, im Austausch. Nur ein Drittel wird in Amerika selber benutzt und 2/3 wird im Ausland benutzt. Heißt, wenn Amerika viel mehr Geld auf den Markt schmeißt, so wie es gerade in den letzten Monaten massiv passiert ist, in einem sehr krassen Ausmaß, dann geht das ganze Geld ins Ausland und Amerika selber hat relativ wenig davon. Also nicht, das hat jetzt keine Bewertung, sondern es geht einfach nur darum, dass die ganze amerikanische Geldpolitik gar keine Geldpolitik mehr für Amerika ist, weil 2/3 des Währungshandels mit dem US-Dollar außerhalb von Amerika stattfinden. So, wenn ihr das interessant findet, lest euch den Artikel durch. Ich fand den super interessant und deswegen gebe ich den als Leseempfehlung. Ja, und weiterhin noch ist nicht klar, was passiert auf dem Weltfinanzmarkt, aber es ist interessant, was da am Wanken ist. Ein interessantes Detail: mittlerweile gelten 250 Milliarden US-Dollar-Äquivalent im internationalen Währungsaustausch als Rundungsfehler. Wow. Krass. In den offiziellen Statistiken von der Bank of International Settlements. Das hat mich schockiert, weil die Liquidität einfach so massiv gestiegen ist, ist unglaublich. Ja. Klima, die gekaufte Rebellion. Das ist ein sehr guter Artikel, finde ich, ist Einblick zur aktuellen Ökomarxismus-Debatte, den ich nicht missen will, aber den zusammenzufassen ist ein bisschen, na, lest ihn euch bitte durch. Also es würde mir am Herzen liegen, dass ihr den Artikel kennt. Also die gekaufte Rebellion bei Tichys Einblick. Ja, und NTV meldet, dass der Gabriel jetzt Autolobbyist wird. Der steigt wohl auch beim Bundestag aus, wie die Nahles. Und wird dann Autolobbyist. Also er hat seinen kommenden Job schon bekannt gegeben. Ob die Nahles noch was macht, weiß ich nicht. Die war ja wohl mal beim DGB. Ob sie da vielleicht wieder unterkommt. Aber ist noch nicht raus, ne? Gabriel wird jetzt ein Autowurst. Ja, Verband der Automobilindustrie, VDA, ne? Da, ja. Da verschlägt sie ihn hin. Wo du Freunde hast, da lass dich wieder. Oh. Oh. Ach ja, das ist die Taiwan-Seite, die lässt sich irgendwie nicht archivieren, das habe ich vorhin auch gemerkt. Ich kann es ja kurz sagen, inmitten der ganzen dramatischen Offenbarung, dass China durch die Auslandsinvestitionstätigkeit der letzten Jahrzehnte einfach super viele Konzerne aufgekauft hat und China als Konsumentenabsatzmarkt für internationale Unternehmen so wichtig ist, dass sie teilweise ihren Heimatmarkt vernachlässigen. Genau, wo alle Leute das feststellen, gibt die Tsinghua-Universität in China bekannt, dass der CEO von Apple, der Tim Cook, der normalerweise sich komplett aus solchen Kontroversen raushält, jetzt einen Aufsichtsratposten von einer neuen Business School von der Tsinghua-Universität bekommt. Fand ich sehr interessant. Vor allem fand ich das sehr interessant, dass gerade inmitten dieses ganzen Sturms das nirgendwo berichtet wird, außer bei den Taiwan News. Also ich archiviere das nochmal oder später bei den Quellen. Steht es dran? Die Quellen letzter Woche habe ich übrigens jetzt während der Sendung gerade nachgetragen. Es tut mir leid, ich bin nicht vorher dazu gekommen. Und die Quellen dieser Sendung spätestens morgen. Präsident entlässt nach Massenprotesten gesamte Regierung in Chile. Ach, wer hätte es gedacht? Riesenregierungskrise. Ja, und einfach alle Minister hat er rausgeschmissen. Ich habe mich noch gefragt, ob sie sich wohl alle wirklich schuldig gefühlt haben. Aber Auslöser war auf jeden Fall erhöhte Ticketpreise in der U-Bahn in der Hauptstadt. Kann man mal sehen, wie leicht oder schnell das gehen kann. Ne? Und dann haben sie die Ticketpreise zwar wieder runtergesetzt, aber es hat nicht mehr geholfen. Die Leute haben massiv protestiert und sind auf die Straße gegangen, haben eine riesen Welle gemacht. Und das ist jetzt die Reaktion erstmal der Regierung. Wahrscheinlich will er dann neu wählen lassen oder so. Auf jeden Fall heißt es hier noch, der Präsident hat schon zweimal das Kabinett umgebildet und er war auch schon 2010 bis 2014 wohl da Präsident und ist jetzt seit 2018 wieder. Besonders umstritten war der bisherige Innenminister. Ja, Samstag gab es in Santiago de Chile und in anderen Städten nur vereinzelt Demonstrationen. Es blieb weitgehend friedlich. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ne? Nur vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt setzte die Polizei Wasserwerfer gegen rund 100 Demonstranten ein. Auch die Militärpräsenz war sichtbar reduziert. 5 von 7 U-Bahn-Linien in der Hauptstadt waren wieder in Betrieb. Auch fast alle Busse fuhren wieder. Geschäfte hatten wieder geöffnet. Das ist jetzt Wochenendstand. Ja, gestern eben. Ja, kann man, weiß ich nicht, also da soll der Ursprung oder der Grund in einer zu freien oder sozusagen neoliberalen Politik liegen. Dafür wird der Präsident hier kritisiert, dass er das ganze Land zu kapitalistisch sozusagen geführt hat. Ja, das ist in Chile sowieso sehr seltsam, weil Chile ist im ganzen Kontinent, der ja bolivarisch geprägt ist, ne? Simon Bolivar. Bolivarisch geprägt ist eine Ausnahme, dass sie halt sehr libertär und sehr freiheitlich sind, natürlich mit kurzen Ausnahmen. Ne? Die haben auch ihre faschistische Diktaturzeit gehabt, wie jedes südamerikanische Land. Ich meine, wir hatten auch eine. Und kommt eben auch nicht ohne Preissteigerung aus. Ne? Und das hat ja den Leuten dann auf die Barrikaden getrieben, offensichtlich. Ja, aber es reiht sich halt in eine Reihe von sehr vielen Demonstrationen ein. Ich meine, über Südamerika habe ich gar nicht viel geredet, aus Ecuador natürlich. Ne, aber Ecuador hängt mit Venezuela zusammen und Chile hat mit Venezuela relativ wenig zu tun. Ja. ISIS is already rising from the ashes. Den Artikel habe ich als Platzhalter, der ist hinter der Paywall bei der Foreign Affairs. Ich schulde euch noch einen Stream zu ISIS, der kommt im November. Und zwar über der ISIS Reemergence. Also ISIS ist sich besiegt und kommt eventuell zurück. Hoffentlich nicht, aber zurzeit sieht es danach aus, als ob es ISIS 2.0 gibt. Ja, ich habe ja jetzt schon mehrere Aspekte der türkisch-syrischen Konflikts betrachtet. Zunächst einmal wie die internationale Presse es dargestellt hat, dann wie die Kurden überhaupt in sich zersplittert sind. Und hier jetzt nochmal auf die türkische Perspektive etwas weiter eingegangen, die ich ja schon mal angedeutet habe. Etwas ungenau. Ja, ich habe gesagt, die haben einen Streifen von 10 Kilometern in das syrische Gebiet von Rojava rein. Es sind wohl 36 Kilometer, wobei das ist auch wieder umstritten. Aber es geht ja darum, dass die Türkei sagt, wir möchten eine Sicherheitszone machen in Nordsyrien, in dem Rojava-Gebiet, wo wir halt die Flüchtlinge ansiedeln können, die bei uns sind. Ja, damit wir sie unter anderem, damit wir sie nicht nach Europa zurückschicken müssen. Und de facto ist es auch so, dass auf den ganzen diplomatischen Kanälen es wohl in der Vergangenheit, also in den letzten Wochen so gewesen ist, dass es alles mit Ankündigung passiert ist, dass alle auch zugestimmt haben in den Ausschüssen und in den Runden, in den internationalen Gesprächsrunden, wo die Diplomaten sich treffen. Und dass auch das ganze große Tamtam, was jetzt darum gemacht hat, vielleicht mehr Schauspielerei ist, weil es ja schon kodifiziert ist, dass die Türkei diese Mission durchführen kann. Der Name ist mir jetzt entfallen. Peaceful irgendwas. Durchführen darf, auch mit internationaler Sanktion, ohne irgendwelche Sanktionen zu befürchten, außer dass er halt diese Parameter übersteigt. Wenn es um türkische Militärtruppen geht, natürlich unterstützt da vor Ort ja auch irgendwelche Milizen und was die halt außerhalb von dieser 10 oder 36 Kilometer Zone machen, das sei mal dahingestellt. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Aber es sieht wirklich so aus, als ob es international abgesegnet ist, dass die Türkei diese Sicherheitszone in Syrien etabliert. Und sollte das der Fall sein, dann wird Syrien diesen Teil halt so einer Teilautonomie überführen innerhalb der nächsten paar Jahre, die Flüchtlinge dort ansiedeln. Und ja, vielleicht ist es alles wirklich nur ein großes Tamtam und die Situation beruhigt sich. Ja, weil die Russen haben jetzt die amerikanischen Militärbasen übernommen, die arbeiten mit der syrischen Armee zusammen. Es gibt jetzt nicht mehr so große Konfliktlinien in Syrien, außerhalb von Rojava natürlich. Ja, also in Rojava, da ist halt noch ein bisschen alles durcheinander. Da gibt es halt auch verschiedene Fraktionen, die untereinander zerstritten sind. Da hatte ich ja letzte Woche ein bisschen drüber geredet. Aber sehr interessant. Und dieser Artikel ist der dritte Teil eines Dreiteilers. Und alle drei Sachen sind interessant, die Verlinkung findet ihr da drin. Das Ganze hat einen extremen linken Anti-Globalisten, anti-amerikanischen Einschlag. Vorwarnung. Ja. Aber die Informationen sind valide und alle verlinkt. Voltaire ist manchmal ganz nice, aber hat auch manchmal, ja, wie du gesagt hast, linke Einschlag. Also, ja. Ja, also wie gesagt, diese internationalen Gremien, die haben diese Sachen abgesegnet und das war mir selber nicht bewusst und das ist anscheinend so. Deswegen, ja, ne? Das ist eine offizielle Mission, peaceful irgendwas. Wie gesagt, der Name ist mir entfallen. Ja, das hier ist einfach nur ein historisches Bild, um ja mal zu sehen, wie sich so Sachen drehen. Hier gab es halt in der Segregationszeit in Amerika da so Tage, wo dann nur die Schwarzen erlaubt waren irgendwo und jetzt gibt es ja schon wieder Leute, die meinen, man sollte irgendwie Tage machen, wo nur die Schwarzen an die Uni dürfen oder irgend so ein Kram. Ja, ich denke mal, das Bild soll einfach mal dazu anregen, sich mal historisch damit auseinanderzusetzen. Wie haben diese wahnsinnigen Systeme wirklich funktioniert? Ja, sei es die Sache in Amerika, sei es die Apartheid, weil da einfach sehr viele Sachen nicht historisch richtig verstanden sind. Einfach mal die Geschichtsbücher aufschlagen, lesen, was wurde da wirklich implementiert, weil da gibt es sehr viele komische Vorstellungen, was die Leute haben, wie das da durchgesetzt wurde. Es ist alles schlimm gewesen, aber es ist halt anders, wie man sich's vorstellt. ne? No white people. Ne? Da war halt an 6 Tagen keine Schwarze, ein Tag Schwarze, aber dass Schwarze überhaupt in den Zoo reingelassen wurden, ich glaube, das würde viele Leute überraschen. Ja, aber es ist halt diese Segregation, die man sich jetzt wieder wünscht, ne? Wo die Leute dann quasi ja, genauso argumentieren. Ich wünsche mir die nicht, aber ja. Manche Leute haben Vorstellungen, die die logische Schlussfolgerung von deren Forderungen wäre das. Ja, das Einzige, was sie halt umgedreht haben, ist, früher ist man davon ausgegangen, dass halt eben die Weißen überlegen sind und mittlerweile gehen sie quasi vom Gegenteil aus. Ja. Aber es ist genau... Intersektionalismus im Endstadium, dass du so krass Antirassist bist, dass du auf der anderen Seite wieder rauskommst. Also beim Rassismus. Ja, das ist es ja wohl. Wirklich. Ja, Kinder... Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern, einmal mit Profis und jetzt aber hallo die Waldfee. Ich weiß, dass ihr alle im Internet. Ich weiß, dass ihr alle, ihr habt alle einen Internetanschluss. Hörschquelle. Ihr habt alle einen Internetanschluss, mit anderen Worten, ich will von euch nichts von Meinungsfreiheit hören. Ja. Ja. Ja, wir haben unsere Meinung hier kundgetan und das ist auch gut so. Ich hoffe, wir konnten zur politischen oder zur Meinungsfindung beitragen. Kritik weil darum geht es. Nichts als Hass. Kritik. Politische Meinungsbildung über alles. Hass. Kritik ist Hass. Kritik ist Hass. Kulturmarxismus. Kritik ist Hass. Verschmettert den kulturmarxistischen industriellen Komplex. Oh. Dazu sage ich. Obwohl, das Meme ist tot, oder? Ja. Also lasst euch nicht gendern. Tschüss. Aber die Slammer müssen schweigen.